Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncommon Taste. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört, wie gesagt, eine neue Folge von Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, wieder zwei Wochen rum, diesmal die 23. Folge von Uncommon Taste. Bevor wir zum Inhalt der Folge kommen, erstmal, ja, wie geht's dir, Merlin? Ja, es geht mir ausgezeichnet. Es ist kälter geworden. Ich bin sehr erfreut und außerdem, und das ist, glaube ich, derzeit auf jeden Fall eine Quelle großer Freude für mich, haben wir ja letztens, wir wollten in einen Freizeitpark fahren, dann war es gewitterig und wir konnten nicht, also sind wir zu Ikea gefahren. Man denkt jetzt, ein recht schlechtes Substitut, allerdings habe ich mir ein awesome Beil gekauft, mit dem ich jetzt alles schneide und habe ihm auch gleich einen nerdigen Namen gegeben, nämlich nach einer Magic-Karte, spezifisch eine Artefaktausrüstung. Und jetzt habe ich Elbrus, the Binding Blade, bei mir im, in der Küche liegen und schneide damit Maultaschen. Das ist viel epischer, als es dann letztendlich wäre, tatsächlich, wenn ich da stehe. Ich fuchtel damit die ganze Zeit rum und besinge es in heldenhaften Liedern. Ich bin tatsächlich enorm glücklich dadurch. Du warst gerade ein bisschen antiklimaktisch, als du gesagt hast, ich schneide damit alles, ich schneide damit Maultaschen. Ja, korrekt. Aber genau deswegen habe ich es auch so gesagt. Ja, ich kann es also nur jedem empfehlen. Fahrt los, kauft euch einen Beil und gebt ihm einen nerdigen Namen. Das ist schon Merlins Pre-Tasty. Fahrt zu Ikea und kauft euch einen Beil. Richtig, genau. Kauft euch einen Beil. Beile sind sowieso die besten Küchengeräte. Direkt nach, ich hab auch so eine Zange, so eine Grillzange mit Gummierung, mit der man alles braten kann. Das sind meine zwei Lieblingssachen in der Küche. Dinge, die man nie über mich wissen wollte und die völlig unangebracht sind für einen Spielepodcast. Da haben wir gleich zwei. Ich habe einen Beil, das Elbrus heißt, und eine Zange, und das sind meine Lieblingsküchengeräte. Aber nein, man soll nicht vergessen, unser Podcast heißt Uncommon Taste. Ach stimmt, wir haben ja sogar einen leichten... Der Gourmet-Koch würde dir vielleicht zustimmen. Du hast recht. Siehst du schon, haben wir das auch erklärt. Ja, aber das ist alles, was ich derzeit über meine Verfassung sagen kann. Ich besitze ein Beil und bin sehr glücklich damit. Und ja, das war's eigentlich. Ja, Joe, wie geht's dir? Ich meine, natürlich hast du kein Beil. Das heißt, dein Leben ist sehr traurig und trostlos. Aber vielleicht gibt's ja doch Highlights. Ja, ich hab zwar kein Beil, aber ich fliege bald in den Urlaub und... Darauf freue ich mich. Urlaub in Anführungszeichen. Ja, Urlaub in Anführungszeichen, Exkursion. Aber danach bin ich auch ein halbes Jahr in Japan. Darauf freue ich mich auch. Das Einzige, man hängt natürlich jetzt da so ein bisschen in der Luft. Man möchte jetzt, ich kann meine Konsole nicht mitnehmen und man möchte jetzt keine großen Spiele mehr anfangen, bei denen man nicht mehr weiß, ob man vorher fertig wird und dann die ein halbes Jahr zur Seite legen würde. Ich würde ja gerne Witcher 2 anfangen zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, in den nächsten Wochen es durchzuspielen. Und ich glaube, bei einem story-intensiven Spiel Witcher 2 ist es nicht so geil, wenn man das einfach zur Seite legen muss für ein halbes Jahr. Dann ändert man damit, dass man eigentlich wieder von vorne anfangen muss. Deswegen verbringe ich meine Zeit momentan einfach, ein bisschen meinen PlayStation Plus Katalog auszuprobieren, auf Handheld schon zu spielen, weil ich die mitnehmen kann und League of Legends oder Heroes 5, also ein bisschen den PC mal wieder beanspruchen. Aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Es könnte ruhig wieder ein bisschen wärmer werden. Bei mir könnte es jeden Tag so warm sein wie die letzten Wochen. Aber da würde Merlin wahrscheinlich eingehen, würde den Podcast irgendwann nicht mehr hören können. Richtig. Ja. Ich bin da eher wie der im Supermarkt gekaufte Basilikum, der dann langsam aber sicher vor sich hingammelt im Fensterbrett. Wieder ein sehr schöner Vergleich. Bis ich mit einem Ball komme und es zerhacke. Richtig. Und schon sind wir wieder zurück beim Ball. Ah, dieses Egal, Ball. Wir kommen jetzt wieder spielen und weg vom Ball. Na gut. Das Ball wird heute noch, ich denke, das wird ein Running Gag auf jeden Fall für die heutige Folge. Vielleicht. Vielleicht werde ich auch Fotos nachher auch noch auf Twitter posten. Ja, die Folge wird als die Ball-Folge bekannt werden. Richtig, richtig. Und da habe ich auch direkt nochmal geschickt eingebaut, dass wir jetzt auch einen Twitter-Account haben. Siehst du, ich tue was auch für den Podcast. Das ist doch alles sehr gut. Ja, aber du hast recht, natürlich gut. Dann komm, dann machen wir doch mal News quasi. Ich kann ja mal kurz eine Newsübersicht geben. Wir werden uns heute mit, erstmal vorweg zu den News. Also, es gibt die ganze Zeit derzeit immer wieder neue News zu PlayStation 4 und der Xbox One. Das Problem daran ist aber einfach nur, es kommen ständig und ewig neuere, kleinere Mini-News quasi, die man auch wieder diskutieren könnte. Da das aber eine nicht enden wollende Flut darstellt, haben wir beschlossen jetzt, dass wir uns diese ganzen kleinen Sachen bis zum Launch aufsparen. Das heißt, alle Leute von euch, die das nicht unbedingt mitkriegen, euch werden wir dann nochmal eine Übersicht geben, direkt vorm Launch, was jetzt wirklich im Launch-Paket mit drin ist in der Day One Edition, was ihr alles wissen solltet, Preis, Online-Bindung etc. Das heißt, wir werden es einfach nochmal zusammenfassen, wenn es dann soweit ist, und werden uns jetzt ersparen, jede Woche immer wieder über dieselben Themen zu reden. Zum einen ist es langweilig für uns und zum anderen auch, glaube ich, sehr langweilig für euch. Entsprechend lassen wir das alles weg und werden uns die anderen Sachen kümmern, die so in letzter Woche interessant waren. Und das war tatsächlich auch gar nicht so wenig. Loslegen werden wir mit, sagen wir mal, so einem kleinen, großen Videospiel-Skandelchen so ungefähr so ein bisschen. Das, was, glaube ich, so für die Videospiel-Community in den letzten zwei Wochen recht interessant war. Und zwar ist es eine Story über den Indie-Entwickler beziehungsweise den Gründer des Indie-Entwickler-Studios, das hinter dem Spiel Fez steht. Da wurde ja gerade ein Sequel angekündigt, Fez 2. Und den erneut Gamer von Game Trailers. Markus Bier. Genau, Markus Bier, der ja ein Editor bei Game Trailers ist und eine eigene Serie hat, die sich Annoyed Gamer nennt, beziehungsweise in dem Fall war er, glaube ich, nicht mal in der Serie Annoyed Gamer unterwegs, sondern bei einer Diskussion, also bei einer anderen Serie, die sich Invisible Walls nennt. Und der hatte ein paar Sachen vom Stapel gelassen, die tatsächlich recht grenzwertig waren und auch unter anderem hat er auch was über eben Phil Fischer gesagt. Fisch. Ausgezeichnet, also Phil Fish. Ah, jetzt sind wir mit Namen los. Über Phil Fish gesagt. Da gab es dann einige Aufregungen. Phil Fish hat angekündigt, sich aus der Videospielindustrie zurückzuziehen und dergleichen. Sehr, sehr spannend eigentlich das ganze Thema. Dazu wird euch dann Joe nachher noch mehr berichten. Dann gab es eine News, die irgendwie schon ziemlich viele coole Sachen miteinander vereint, aber ich weiß gar nicht, wie interessant die für die meisten Leute ist. Und zwar, dass John Carmack zum Oculus Rift Team dazu stößt. Ich nehme an, für die meisten Leute, die das verfolgt haben, wird das nicht groß überraschend sein, weil er sich schon öfters in dem Zusammenhang erwähnt wurde. Trotzdem, glaube ich, eine relativ coole Sache. Was da genau die Details sind, werden wir dann auch nochmal in den News dann genau besprechen. Und die letzte News, die dann auch so ein bisschen Übergang ins Hauptthema ist, wird Company of Heroes 2 sein und der Shitstorm, der gerade so ein bisschen in Russland stattfindet aufgrund des Spiels und einiger bestimmter Inhalte. Da wird euch dann auch Joe wieder Näheres zu erzählen. Und dann werden wir ins Hauptthema übergehen und das Hauptthema diese Woche wird sich um die Wahrnehmung von Videospielen in Massenmedien und in der Öffentlichkeit und ein bisschen um Zensur drehen. Näheres dazu dann später. Da kann man sich irgendwie auch schon drauf freuen. Und ich würde sagen, dann legen wir jetzt los mit den News direkt. Und Joe, du kannst ja gleich mal anfangen zu erzählen, was es denn mit Markus Bier und Phil Fish auf sich hat. Ja, wie Marian ja schon gesagt hat, also es geht in der News vor allem um den Indie-Entwickler Phil Fish, der für Fez verantwortlich war. Relativ bekanntes und sehr auf vor allem Kritiker erfolgreiches Indie-Spiel hat jetzt nach einem Disput mit eben besagtem Annoyed Gamer Markus Bier beschlossen, Fez 2 zum einen zu canceln und zum anderen die Videospielbranche zu verlassen. Aber eins nach dem anderen, also zuerst mal war es so, dass in einer Invisible Walls Folge auf Game Trailers anscheinend so war, dass sich Markus Bier, also Annoyed Gamer, erstmal in der ersten 2 Minuten ungefähr einen 2 Minuten Rant darüber abgelassen hat, über 2 Indie-Entwickler, nämlich eben Phil Fish und Jonathan Blow, den manch vielleicht als den Hauptdirektor von Braid und dem kommenden The Witness kennen. Und zwar hat er sich über sie beschwert, dass die zwei seiner Meinung nach selbst ernannten Könige der Indie-Szene sich geweigert haben, sich bei Game Informers zur Indie-Wende von Microsoft zu äußern, die wir ja auch schon vor 2 Wochen besprochen haben. Mhm. Und unter anderem beschimpft er dann, also er bezeichnete beide erstmal zusammengenommen als Blowfish und beschimpft dann vor allem Phil Fish als Tosspot, was im britischen Slang ungefähr so heißt wie Wichser. Und auf die Frage oder beziehungsweise auf den Einwurf eines Kollegen, der auch dabei war, der gesagt hat, ja, er ist manchmal ein bisschen whiny, hat er gesagt, er ist nicht nur whiny, sondern er ist ein fucking Asshole. Daraufhin hat sich Fish direkt über Twitter bei Bier gemeldet und ihn dazu aufgefordert, sich per Videobotschaft sich offiziell dafür zu entschuldigen. Es kam dann zu einer sehr hitzigen Diskussion, die dann mehr oder weniger dahin endete, dass Phil Fish Bier dazu aufgefordert hat, sein jämmerliches Leben mit seinem eigenen zu vergleichen. Und dann kam auch noch eine später gelöschte Nachricht mit Kill Yourself. Ach, das Internet. Wenig später hat Phil Fish dann seinen Twitter-Account auf Protected geschaltet, sodass dann keiner mehr seine Tweets lesen konnte. Aber was er dann noch bekannt gegeben hat, ist, dass er die Schnauze voll hat, dass er Fez 2 jetzt leider canceln muss und dass er aus der Videospielbranche aussteigt. Das sei nicht nur deswegen, sondern er meinte, es gäbe schon einige Sachen, die ihn in der Videospielbranche lange genervt haben und dass das jetzt einfach das Fass zu überlaufen gebracht hat. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also zum einen natürlich, ich glaube nicht, dass es in Ordnung ist, in so einer, sag ich mal, Invisible Walls und Game Trailers ist keine kleine Seite. Es sind schon sehr viele Hörer, die dazuhören. Einfach sich 2 Minuten hinzustellen und Leute als Wichser und Arschloch bezeichnen, ist schon ein bisschen, selbst für einen, der sich Annoyed Gamer nennt und bei dem das so ein bisschen Programm ist, finde ich das ein bisschen übertrieben. Die Reaktion ist aber genauso übertrieben, also es ist halt so ein bisschen wie so alle hacken mich auf mich ein und deswegen habe ich keinen Bock mehr. Also habe ich vorhin auch schon gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit ist, muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, dickere Haut haben einfach und sowas einfach über sich ergehen lassen. Auch wenn das natürlich überhaupt nicht in Ordnung war, was Marcus Bier davon sich gegeben hat. Außerdem muss man dazu sagen, Phil Fish ist jetzt auch nicht dafür bekannt, ein Kind trauriger Eltern zu sein. Also er ist durchaus jemand, der normalerweise auch immer ungeniert seine Meinung über zu bestimmten Sachen kundtut. Also er hat sich auch damals negativ über Microsoft geäußert, über ihre Indie-Politik und so weiter. Mag ja auch alles gerechtfertigt sein, aber er hat auch zum Beispiel auch schon mal PC-Spiele gegen sich aufgebracht. Da ging es nämlich um die PC-Umsetzung von FES. Die war einigen PC-Spielern nicht gut genug, also nur 27p Auflösung und ich glaube, das sind auch noch wie bei Dark Souls teilweise die Buttonbelegungen so, wie sie auf der Xbox-Version aussehen. Und dann haben anscheinend viele Leute auf Steam dazu aufgerufen, das Spiel zu boykottieren. Und irgendwann kurz vor Release war es dann anscheinend so, hat Phil Fish dann auf der Gamepage von FES gepostet, dass das Spiel jetzt auf Nummer 1 der Steam-Charts ist, obwohl es noch gar nicht draußen ist. So viel zu eurem Steam-Boykott, Phil. Ja. Also sozusagen zurückprovozieren und so weiter. Also er ist schon niemand, der nicht im Stillen rumsitzt und nicht selbst auch austeilen kann. Dementsprechend ja. Bisschen viel Drama. Die Fans von FES sind natürlich sauer darüber, dass sie sehen jetzt natürlich den Erneut Gamer als Grund dafür, dass sie jetzt FES 2 nicht bekommen, aber ja, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich auf keiner Seite so wirklich. Ich meine, ich finde es nicht in Ordnung, dass da jemand einfach öffentlich so beleidigt wird, aber die Reaktion war jetzt auch noch ein bisschen übertrieben, fand ich. Ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Es ist so, das ist halt so, weißt du, es ist halt Drama. Die Industrie wird immer größer, es gibt immer mehr Aufmerksamkeit, es gibt immer mehr Medien. Ein Marcus Beer, das muss ich vorweg sagen, ist für mich einer der unsympathischsten Menschen der Videospielindustrie, beziehungsweise ne, der Videospieljournalismus. Ich kann den Typen überhaupt nicht leiden. Dieses ganze Annoyed-Gamer-Ding finde ich enorm aufgesetzt und sehr, sehr selbstgefällig. Und das ist wirklich, ich meine, klar, das ist sein Ziel und deswegen, ich will es ihm auch gar nicht vorwerfen. Ich persönlich mag es einfach nur nicht. Ich finde den wirklich sehr, sehr unsympathisch. Das heißt, ich wäre grundlegend wahrscheinlich immer auf der Seite desjenigen, der eben, ja, gegen ihn ist quasi. In dem Fall muss ich aber auch sagen, ohne dass ich jetzt sage, also ich bin jetzt auch nicht besonders, also ich habe keine so, sagen wir jetzt mal, direkte Meinung zu Phil Fish. Ich habe auch schon so, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in jedem Fall kann man sagen, das ist niemand, der jetzt irgendwie, sagen wir jetzt mal, ne, die Öffentlichkeit meidet und mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Der ist durchaus auch schon des Öfteren aufgetreten, wie du ja schon Beispiele genannt hast, und hat eben seine Meinung kundgetan. Von daher ist es jetzt so ein bisschen was anderes in dem Fall quasi. Deswegen stehe ich da auch nicht so 100% hinter, aber ich muss auch sagen, im Prinzip bin ich da einfach neutral. Es ist halt einfach unnötiges Drama, das die ganze Sache, glaube ich, nicht viel besser macht. Ich muss aber trotzdem auch sagen, definitiv, also die erste Provokation ging eben von Marcus Beer aus, und zwar auf eine Art und Weise, die völlig unmöglich ist, definitiv. Ich bin der Meinung, dass man da in dem Fall, den Braid und The Witness Entwickler definitiv quasi, das ist für mich so der am sympathischsten bei wegkommt quasi, einfach nur weil er halt beleidigt wurde komplett ohne Grund und sich dazu auch öffentlich, soweit ich es mitgekriegt habe, überhaupt gar nicht geäußert hat. Richtig so, würde ich sagen. Trotzdem auf jeden Fall eine übertriebene Reaktion auch von dem Phil Fish, und ich denke, ja, mehr kann ich da auch gar nicht groß zu sagen. Es ist halt Weekly Drama quasi. Nichts, was wir gerade derzeit gebrauchen können, nichts, was irgendjemandem wirklich hilft, völlig übertriebene Reaktionen auszuziehen, völlig übertriebene und ungerechtfertigte Beleidigungen von der anderen Seite. Insgesamt einfach blöd, dämlich. Aber ich glaube, ein Stück weit zeigt es einfach vielleicht auch so, dass unser Medium wird erwachsen. Weißt du? Endlich haben wir auch so können wir auch über solche Sachen reden. Richtig, endlich haben wir auch dieses journalistische und internetbezogene Drama, das alle anderen auch haben. Nicht mehr lange und Phil Fish sieht man auf dem Titelbild der Bund. Richtig, genau. Das wäre so der nächste Schritt. Auf jeden Fall, ja, sind wir so langsam angekommen in den Massenmedien. Jetzt haben wir diese Scheiße auch. Nicht, dass sie irgendjemand gewollt oder vermisst hätte, aber es scheint so der Fall zu sein. Ja, aber mehr kann ich da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Schade auf jeden Fall für FES-Fans, würde ich sagen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber es gibt durchaus einen Haufen Fans da draußen, die das super finden und völlig zu Recht auch, wie es scheint. Wie gesagt, Kritikerliebling, das Ding. Von daher super schade, dass wegen so einem Quatsch natürlich, was heißt wegen so einem Quatsch? Er hat ja gesagt, das hat es fast jetzt nur zum Überlaufen gebracht, aber trotzdem, dass jetzt sowas gecancelt wird. Aber ja, so ist es halt, und da muss man dann mit leben. Persönliche Entscheidung von diesem Menschen, und wenn der das nicht will, dann will er es halt eben einfach nicht mehr. Und gut ist. Ist ja auch ganz gut, dann können die beiden nicht mehr aneinander geraten. Fantastisch. Ja. Wenn jetzt noch irgendwie jemand dafür sorgt, dass Marcus Beer nichts mehr von sich gibt, dann sind wir doch alle zufrieden. ausgezeichnet. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über. Die ist wesentlich weniger Drama und viel mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist ja auch schön so. Ja, John Carmack, der berühmte John Carmack, für die Leute, die denen das trotzdem nicht sagt, obwohl ich gerade schon eingeführt habe mit der berühmte John Carmack. John Carmack ist Mitbegründer von id Software. id Software, eine kleinere Firma, die jetzt so Sachen wie Doom, Quake und Wolfenstein 3D gemacht haben. Also die quasi die Erfinder des heutigen FPS-Genres sind. Dieser John Carmack hat ja schon des öfteren mal Auftritte gehabt im Zusammenhang mit Oculus Rift, der Virtual Reality Brille, die jetzt derzeit, ja, wo die Developer Kits gerade rausgegangen sind, die also kurz vor ihrem eigentlichen Launch steht. Und Doom 3, die BFG Edition, war auch das erste Spiel, das Oculus Rift Unterstützung hatte. Ich nehme an, da werden sich die meisten von euch auch dran erinnern. Vor allem auch, weil wir es damals, als wir es in den News hatten, eben auch das Video verlinkt hatten. Das heißt, vielleicht der ein oder andere von euch das auch gesehen haben, wie John Carmack da eben mit dieser Brille, die aus Panzerband und einer Skibrille und zwei Monitoren davor getaped irgendwie bestand, in der Gegend rumgestanden hat und eben demonstriert hat, wie es in Doom 3 funktioniert, das ganze Virtual Reality. Er ist jetzt offizieller Teil des Oculus Rift Teams. Es gab eine Pressemitteilung, wonach er eben das Team offiziell ab jetzt unterstützen wird. Er ist, wie sie es nennt, CTO, also Chief Technology Officer der Firma und unterstützt das Team jetzt also da. Dann gab es einige Verwirrung darüber, ob er jetzt dann weiter bei id Software ist. Am Anfang dachten einige Leute, das wäre nicht der Fall. Da wurde aber eine Warnung gegeben. Es gab ein offizielles Statement auch von Bethesda, die ja mit ZeniMax zusammen eben, wozu id Software gehört. Da hieß es halt, nein, John Carmack wird weiterhin auch seinen Posten bei id Software behalten und wird einfach beide Projekte gleichzeitig betreuen, beziehungsweise drei Projekte gleichzeitig betreuen. Er hat nämlich auch noch ein Aerospace Armadillo Projekt, wo es eben um bemannte Raumfahrt und dergleichen geht. Da werden wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Auch trotzdem sehr spannend, definitiv. Also einen definitiven Tausendsasser so ein bisschen, was Technik angeht. Und das heißt also insgesamt einfach eine sinnvolle und jetzt auch nicht besonders überraschende Unterstützung fürs Oculus Rift Team. Trotzdem eine coole Sache, wie ich finde. Ich meine, das ist da klar, das ist jetzt keine direkte Konkurrenz, in der die da stehen, aber trotzdem cool, dass sie quasi, ne, dass er bei id Software freigestellt wird, parallel da auch noch einen Job zu machen. Sein Job bei id Software wird da wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dadurch besonders geboostet werden, von daher schon eine coole Sache, dass sie das, dass das alles so gut geklappt hat. Und insgesamt einfach eine astreine Sache und gute Unterstützung für eins der coolsten Kickstarter-Projekte bislang, wie ich finde. Ja, dem kann ich fast nicht hinzufügen, also groß was dazu sagen oder Diskussionsbedarf wird es eigentlich nicht. Cool, dass er auf jeden Fall da teilnimmt. Ich glaube, das gibt dem Oculus Rift Team jetzt auch vielleicht ein etwas bekannteres Gesicht irgendwie so ein bisschen. Also um das auch ein bisschen bekannter ist das falsche Wort dafür. Ich glaube, jeder, mit dem in Ansatzweise sich momentan mit Gaming beschäftigt hat, weiß bei Oculus Rift Bescheid. Aber es zeigt auch anscheinend, ich meine, wie viel Potenzial auch in dieser Brille drinsteckt, wenn sich halt so ein hochrangiger Entwickler sich eben auch meint, seine Ressourcen da reinsetzen zu wollen. Und ja. Ich meine, jetzt auch für id Software kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus profitabel ist. Ich meine, wenn sie halt schon Spiele momentan dementsprechend entwickeln, dass sie auch Oculus Rift kompatibel sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass jemand von ihnen auch vielleicht dafür sorgt, dass das Produkt oder halt die Brille dann auch wirklich gut funktioniert. Also absolut, ja. Alles in allem eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja, definitiv, absolut. Eine coole Sache, kann man nur unterstützen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über. Das dürfte die kürzeste News seit ein paar Wochen gewesen sein, oder seit Monaten. Ja, kann sein. Wir geben uns jetzt ja aber auch wieder Mühe, es ein bisschen zu verkürzen. Um jetzt zu einer langen News zu kommen. Ja, richtig. Und zwar geht es um Company of Heroes 2, ein Spiel, was Merlin und mich an sich eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, aber das jetzt in den letzten zwei Wochen dann doch zunehmend in den Blick der Videospielöffentlichkeit geraten ist. Und zwar ist es so, dass das Spiel vom russischen Publisher nach etlichen Beschwerden russischer Spieler über bestimmte Inhalte des Spiels in der gesamten GUS, also Gemeinschaft unabhängiger Staaten, aus dem Handel genommen hat. Und zwar geht es da vor allem um die Sowjetkampagne, die man innerhalb des Spiels spielt. Also für die, die es nicht wissen, Company of Heroes 2 ist ein RTS, also kein klassisches Aufbau-RTS, glaube ich, so wie Warcraft 3 oder so, aber trotzdem RTS-Genre. Und man spielt da die sowjetische Seite während des Zweiten Weltkriegs. Und es ist anscheinend so, dass sich viele russische Spieler darüber beschwert haben, dass da anscheinend der russische Feldzug im Zweiten Weltkrieg sozusagen historisch verfälscht dargestellt wird. Zum Beispiel Sergei Galyukin von Nivel schreibt dazu in seinem Blog via Polygon: Company of Heroes 2 schafft es fast jedes einzelne russlandbezogene Klischee zu benutzen. Gulags, Armeen ohne Waffen, Russen erschießen ihre eigenen Soldaten in den Rücken. Nach der dritten Mission hatte ich ehrlich gesagt erwartet, Bergkavallerie zu sehen. Also es wird sich halt vor allem darüber beschwert, dass der berühmte Befehl 227, der damals von Stalin ausgegeben wurde, wonach es Offizieren verboten war, sich zurückzuziehen, wonach Divisionen allein dafür abgestellt wurden, ich glaube, sie wurden Blockadedivisionen genannt, die nur dafür da waren, zurückziehende Soldaten zu erschießen und zu exekutieren, dass das in dem Spiel einen recht hohen Einsatz findet. Und es ist klar, dass das nicht die ganze Zeit passiert ist. Also man weiß von bestimmten Momenten, vor allem während der Stalingrad-Kampagne, dass es da zu Momenten kam, wo das der Fall war, aber dass die Offiziere der Sowjetunion relativ schnell herausgefunden haben, dass sich das nicht lohnt, Ressourcen dafür abzustellen und so weiter. Jedenfalls gibt es da auch Leute, die halt eben, Russen, die halt eben auch sagen, dass das Spiel die Erinnerungen an ihre Vorfahren, die in diesem Krieg eben gefallen sind, eben schmälert, dass die Strapazen und die Opfer, die Rote Armee damals gegen die Nazis gebracht haben, jetzt völlig in den Dreck gezogen werden und so weiter. Da gab es auch eine Stimme, die meinte, das Spiel wirkt so, als wäre es ein Produkt deutscher Nazi-Propaganda zwischen 39 und 45. Es kam dann eben dazu, dass dann sich etliche russische Spiele zusammengeschlossen haben und den User-Score von Metacritic auf 1,5 von 10 runtergevotet haben. Mittlerweile schon 1,5. Ja, okay. Es gibt eine Petition an Valve, dass sie aus Steam nehmen sollen. Ja, Sega, der Publisher von Company of Heroes 2, also der große, übergreifende Publisher, hat sich schon dazu geäußert und hat gemeint, man nimmt diese Beschwerden auf jeden Fall ernst. Man hat aber, also auch der Entwickler, Director von Relic hat auch gesagt, man wollte damit auf keinen Fall russische Spiele damit verletzen oder deren Nationalstolz verletzen. So war das eigentlich nicht, so war es nicht gedacht, beziehungsweise man hat sich auch explizit darauf also man hat viel Recherche betrieben, als man die Kampagne gebaut hat und so weiter. Um jetzt mal meine Meinung so ein bisschen da kundzutun, also ich habe das Spiel nicht gespielt, ich weiß nicht genau, wie die Kampagne aufgebaut ist, ich habe nur das Game Trailers Review gesehen und ich meine, klar, die Story ist schon ein bisschen in dem Sinne natürlich klischeehaft, dass du anscheinend einen russischen oder einen sowjetischen Offizier spielst, der nach und nach irgendwie das Gefühl hat, dass die Vorangehensweise der Roten Armee, wie sie momentan so dran ist, nicht ganz so geil ist. Also so ein bisschen the good Soviet versus the bad Soviets. Und muss aber auch dazu sagen, dass wenn ich mir die Diskussion so oder die Reaktion so anschaue, dass da natürlich schon sehr viele Sachen dabei ist, wo ich mir auch nicht so sicher bin, ob ich das so nachvollziehen kann. Also zum Beispiel, wenn sich Sergei Galyukin darüber beschwert, dass Gulags russlandbezogene Klischees sind, ich würde einfach mal behaupten, Armeen ohne Waffen, okay, halte ich für ein Klischee, aber Gulags sind, glaube ich, auch historisch relativ gut belegt, dass es die gab. Ich meine, Stalin war auch keiner, der jetzt eigentlich das erste große Held war, der jetzt die Welt von den Nazis befreite, sondern natürlich auch die Sowjets haben während ihres Vormarsches auf Berlin zahlreiche Kriegsverbrechen und auch im Nachhinein auch noch Verbrechen an Balten, Ukrainern und so begangen. Also dementsprechend ist es natürlich eine sehr schwierige Sache. Man merkt auf jeden Fall, dass die ganze Debatte sehr, sehr nationalistisch aufgeladen ist. Natürlich ist auch gerade im Hintergrund der ganzen Verstimmungen zwischen USA und Russland wegen der Snowden-Affäre. Also da werden schon sehr viele harte Sachen dann auch gepostet, wo dann auch teilweise wirklich, wo du das Gefühl hast, dass auch die Russen, die ihre Geschichte nicht so ganz richtig im Kopf haben. Aber ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, weil das jetzt eigentlich kein politischer Podcast werden soll. Aber ja, weiß nicht, was sagst du denn dazu? Ja, also es ist tatsächlich, wie du schon gerade gesagt hast, recht schwer, was dazu zu sagen. Also wir wollen jetzt nicht auf die politische Dimension der ganzen Sache eingehen. Hauptsächlich ist es halt einfach interessant zu sehen, dass in dem Fall eben sich ein so großer Shitstorm wirklich entwickelt hat aufgrund dieser Sachen eben in der russischen Öffentlichkeit, dass es tatsächlich vom Publisher in Russland zurückgezogen wurde, das Spiel. Inwieweit das, ja, also ich meine, es ist immer schwierig, einfach in dem Fall historisch korrekt vorzugehen. Ich glaube, dass, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, dass es meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist, in Spielen sowas auch zu haben. Dass es gameplay-mechanisch diese Order 227 halt gameplay-mechanisch quasi Sinn macht. Soll ich vielleicht noch einmal erwähnen, also diese Order 227 ist im Spiel eben auch als Gameplay-Mechanik erhalten. Also man hat da die Möglichkeit, genau, so viel ich weiß, auf billige Rekruten zurückzugreifen, die man nicht erst, glaube ich, im eigenen Lager ausbilden muss, sie dann relativ schnell an die Front schicken kann, man aber immer das Risiko eingeht, wenn diese Einheiten eben dezimiert werden und versuchen dann zu fliehen, dass dann die die oberste Heeresleitung dann diese Einheiten alle exekutiert. Also damit muss man dann halt sozusagen als Spieler leben, wenn man diesen Befehl gibt. Richtig. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist, ich meine, Company of Heroes ist ein Strategiespiel. Du verschiebst immer aus Commander-Perspektive, nenne ich das jetzt mal Anführungsstrichen, aus der Vogelperspektive Truppenverbände, die dann aufgerieben werden und so ein Kram. Also ich finde es halt schwierig, da jetzt in dem Fall was draus zu machen, das tatsächlich irgendwie das russische Erbe beleidigen würde oder dergleichen. Trotzdem kann ich natürlich auch den Unmut da verstehen durchaus. Ist einfach wirklich eine relativ schwierige Diskussion, würde ich sagen. Und zeigt halt aber auch, wie aufgeladen solche Diskussionen eben geführt werden. Auch im Videospieler heutzutage, definitiv. Ja, aber wie gesagt, also jetzt politisch mich da aus dem Fenster lehnen, würde ich mich auch nicht wollen. Zum einen, ja, einfach ich persönlich mich nicht, aber zum anderen auch, weil es hier einfach nicht unbedingt in den Podcast gehört. Insgesamt auf jeden Fall finde ich, würde ich als Endfazit durchaus trotzdem sagen, ich finde, dass Computerspiele da eine ähnlich künstlerische Freiheit haben sollten, wie das bei Filmen oder anderen Sachen der Fall ist und finde nicht, dass man jetzt wirklich sich da, also aus internationaler Sich quasi, glaube ich nicht, dass sich da groß jemand drüber empören würde. Das ist ja anscheinend auch der Fall gewesen. Von daher bin ich der Meinung, dass sowas dann durchaus auch in Ordnung ist. Es ist halt ein Spiel und es ist halt Gameplay-Mechanik und die halt auf gewissen Tatsachen beruht. Damit muss man einfach leben, meiner Meinung nach. Aber ja, ist einfach definitiv ein schwieriges, heikles Thema, definitiv. Und ja, jetzt mal schauen, was jetzt letztendlich in Zukunft damit passiert, ob Relic da irgendwie nachbessern wird und zum Beispiel den Befehl aus der russischen Version rausnimmt, beziehungsweise eine neue russische Version nochmal einreicht. Ja, einreicht. Ich glaube, es geht ja nicht nur um den Befehl, es geht ja auch um die ganze Darstellung anscheinend. Ich das jetzt richtig verstanden habe, wird halt einfach auch die Sowjetkampagne nicht so dargestellt, wie sie jetzt vielleicht, ich meine, die Sowjetkampagne ist ja eben, oder der Teil des Zweiten Weltkrieges als der große patriotische Krieg bekannt. Ich meine, natürlich, es gibt bestimmte Mythen dazu. Die Russen sind stolz auf dieses Opfer, das sie damals gebracht haben. Also es hat, glaube ich, sehr viel mehr damit zu tun, dass wirklich auch die ganze, dass eben der russische Vormarsch nicht als diese Befreiungsmission dargestellt wird, wie sie vielleicht in den Augen vieler Russen eben war, dieser große Befreiungskrieg, sondern eben, dass natürlich auch, dass da auch schmutzige Sachen passiert sind. Ja, und ich meine, das ist ja nun mal realistisch. Also, ne, Stalin war definitiv kein Gutmensch. Nein. So viel können wir wohl in historischer Perspektive festhalten, dass da Stalin definitiv nicht der gute Samariter war, der da aus dem Osten ausgeholfen hat, sondern auch definitiv einige, sagen wir jetzt mal, eher negative Fakten da auf sein Kerbholz gehen. Ja, ich würde auch sagen, damit beenden wir das Thema noch, weil es einfach echt ein schwieriges Thema ist und ich die ganze Zeit schon überlege und vorsichtig tradiere, was ich jetzt genau sage. Und es ist ja sowieso eigentlich auch ein super Übergang ins Hauptthema und deswegen werden wir das auch ein bisschen als Aufhänger nehmen. Nämlich wollen wir im Hauptthema, wie ich vorhin schon so ganz grob angeschnitten habe, heute auf die Wahrnehmung von Spielen in der Öffentlichkeit eingehen. Spezifischer auf die beiden Seiten quasi, die diese Öffentlichkeit eben ausmachen. Zum einen eben Massenmedium beziehungsweise einfach die Öffentlichkeit im Sinne der Bürger, der Konsumenten. Und auf der anderen Seite eben Zensur, staatliche Zensur. Beides soll heute eine Rolle spielen. Wie schon gerade gesagt, als gutes Beispiel dient eben der Company of Heroes. Das war in diesem Fall einfach relativ interessant zu sehen, dass es ja oft definitiv Spiele gibt, die auf derartige Argumentation basierend zensiert bzw. indiziert werden. Zum Beispiel in China, in Russland, auch bei uns in Deutschland, auch in Amerika, wo es entweder politische, gesellschaftliche, kulturelle Gründe hat, warum der Staat der Meinung sein müsste, dieses Spiel verbieten oder zumindest zensieren und kann so seinen Bürger nicht zuordnen. Das ist ja diese Art von Zensur, gegen die die meisten Videospieler ja doch durchaus etwas haben meistens und der Meinung sind, sie wollen nicht bevormundet werden, hätten gern eigene Entscheidungen, Entscheidungsfreiheit darüber, wie sie mit diesen Sachen umgehen. Natürlich ist Indizierung in Deutschland bedeutet ja nichts anderes, als dass es eben unter der Ladentheke verkauft werden muss und eben nicht beworben werden darf. Man ist es ja durchaus erhältlich. Dass Spiele wirklich mal verboten werden, passiert ja relativ selten. Trotzdem ist es halt quasi die eine Seite dieser Wahrnehmung eben, wie der Staat das Spiel wahrnimmt und eben versucht kontrollierend einzugreifen. Auf der anderen Seite eben aber, wie die Öffentlichkeit damit umgeht. Und gerade bei Company of Heroes ist es eben interessant zu sehen, dass in dem Fall der Druck zu einer Veränderung beziehungsweise zu einer Rücknahme des Produkts aus dem Markt Markt eben von der Öffentlichkeit ausging und gar nicht von der staatlichen Seite. Das Spiel ist weder zensiert, beziehungsweise zumindest nicht in der Hinsicht zensiert worden, noch irgendwie in irgendeiner Form auf dem Index gelandet aufgrund dieser ganzen Sachen. Es scheint also, es könnte der Politik in dem Sinne quasi egal sein. So wie es scheint, ist aber eben der russischen Öffentlichkeit nicht wirklich egal und dass die das tatsächlich so vehement kritisiert, dass es da durchaus, dass es da tatsächlich ein Rückzug des Spiels von Publisher-Seite gibt, von der russischen Publisher-Seite, finde ich relativ beeindruckend. Das bedeutet für mich, dass da tatsächlich ein enormer Shitstorm tatsächlich gerade stattfindet und ein enormer Druck der Öffentlichkeit sich aufgebaut hat, was ich für relativ verrückt halte, weil wie gesagt, dass sowas passiert so gut wie nie, würde ich behaupten. Vor allem eigentlich nicht auch in einem Land wie Russland, das ja durchaus sehr spieleaffin ist, wie wir, denke ich, alle wissen. Es ist ein durchaus großer Spielemarkt und es gibt auch definitiv viele größere Spieleentwickler und Publisher aus dem Bereich, sodass es eben ja einfach ein relativ spieleaffines Land ist, dass man nicht sagen kann, dass die Leute da einfach nicht viel mit Spielen am Hut haben und keine Erfahrung haben. Deswegen durchaus interessant und ich finde, das ist halt einfach vor allem auch in der Perspektive interessant und das ist eben auch ein Teil, den wir eben in unserer Diskussion ansprechen wollen, in Bezug auf andere Medien. Inwiefern wird das Computerspiel quasi auch anders behandelt, als es mit anderen Medien der Fall ist. Natürlich ist es jetzt schwer zu vergleichen mit schriftlichen Medien, wie zum Beispiel Literatur, aber ich würde behaupten, es lässt sich sehr gut vergleichen mit dem Film. Jeder, der sich mit Videospielen schon länger beschäftigt, wird wahrscheinlich schon öfter mal gedacht haben, warum gehen gewisse Dinge in Videospielen nicht, die eben in Filmen ohne weiteres gehen. Und ich denke, darüber wollen wir auch nochmal so ein bisschen diskutieren, inwieweit eben auch das Videospiel von staatlicher, aber auch von öffentlicher Seite anders betrachtet wird als zum Beispiel der Film in der Hinsicht und warum auch anders zensiert wird in dem Zusammenhang. Und ich denke, da steigen wir auch gleich mal ein. Also Company Fears ist jetzt so ein Beispiel, wo es eben quasi ja sagen wir mal, geschichtliche Relevanz geht. Sowas ähnliches ist ja in Deutschland letztendlich auch mit dem Hakenkreuz. In Spielen in Deutschland wird im Normalfall, in der deutschen Version, also von internationalen Spielen, wird im Normalfall keinerlei Hakenkreuz gezeigt. Das ist in Shootern so, das ist aber auch zum Beispiel in Strategiespielen so. Grundlegend heißt es im Volksmund, beziehungsweise halt einfach ne, unter allgemein, dass es quasi verboten ist. Das ist so in der Form nicht richtig. Es kann sich natürlich aber durchaus legitimiert die Frage stellen, warum ist es dann in Filmen völlig in Ordnung, wenn es in Spielen im Normalfall nicht auftritt. Und der Grund ist schlicht und ergreifend, dass eben die Kunstfreiheit für einen Film wesentlich eher greift als für ein Spiel. Das greift so ein bisschen in die Diskussion, die wir schon über Spiel als Kunst oder nicht Kunst hatten, dass Spiele immer noch als großteiliges Unterhaltungsmedium gesehen werden und in ihrer Funktion quasi damit als erstes unterhalten sollen. Was ihnen ein Stück weit, glaube ich, in den Augen gerade der Politiker und der Zensur eben die Ernsthaftigkeit nimmt. Wenn sie nur unterhalten sollen, können sie ja gar nicht wirklich konsequent mit ernsten und schwierigen Themen umgehen. Glaube ich, ist so ein bisschen die Herangehensweise da. Und entsprechend quasi wird da dem Spiel auch die Kunstfreiheit ein bisschen abgesprochen, eben auch sowas wie eine Nazi-Symbolik zu verwenden. Obwohl man jetzt natürlich sagen könnte, gerade in einem Shooter, wo man gegen die Nazis kämpft, und das ist ja im Normalfall der Fall, Nazis sind ja ne, neben Skeletten und Zombies gern gesehene Gegner in den Shootern. Von daher macht es ja durchaus Sinn, dass die öfters auftauchen. Wenn man eben gegen die kämpft, dürfen trotzdem keine Hakenkreuze als ihre Symbole betrachtet werden. Es gibt auch einen relativ interessanten Aufsatz von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, tatsächlich offiziell zu dem Thema, was auch auf Filme und Spiele eben eingeht, durchaus lesenswert, falls den einen oder anderen interessiert. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Und auch da geht es eben darum, inwieweit eben dieser Kunstanspruch beziehungsweise der Unterhaltungsanspruch eben da auch die Wahrnehmung von der Bundesprüfstelle eben verändert und auch den Umgang damit verändert. Wobei es definitiv, das kann man jetzt so sagen, nicht verboten ist, das so darzustellen. Es ist einfach nur so, dass die Entwickler und Publisher eben Gefahr laufen, wenn sie eine internationale Version in Deutschland publishen, in der eben Hakenkreuze gezeigt werden und es nicht für Deutschland anpassen, indem sie eben die Hakenkreuze rausnehmen, Gefahr laufen, dass das Spiel entweder zensiert werden muss, beziehungsweise vielleicht einfach indiziert wird. Und ich denke, da sieht man schon ganz klar, dass es da durchaus noch klare Abstufungen gibt. Und ich bin zum Beispiel jemand, der Meinung ist, nur weil ein Spiel in erster Linie unterhalten will und weil ein Spiel natürlich, das lasse ich jetzt mal raus, weil das ist noch ein Argument, das ich wahrscheinlich später nochmal, wo ich nochmal genauer drauf eingehen will, eben auf die Interaktivität und das eigene Erleben. Aber nur weil ein Spiel halt in erster Linie unterhalten will, bin ich nicht der Meinung, dass es dadurch quasi seinen Kunstanspruch verliert. Ich meine, ein Soldat James Ryan soll in erster Linie auch unterhalten. Natürlich gibt es da gerade die Landung am Strand ganz am Anfang, da ziehen sich natürlich einem die Eingeweide zusammen, weil das unglaublich intensiv und unglaublich auch grausam ist. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass es in Videospielen nicht genauso dargestellt werden kann und trotzdem unterhaltsam ist. Also ich meine, dieselbe Landung, die man damals in dem ersten Call of Duty beziehungsweise im ersten Medal of Honor hatte. Frontline hatte das ungefähr genau, genau Medal of Honor Frontline. Hatte das genauso. Ich bin nicht der Meinung, dass man das da weniger intensiv erlebt hat. Ganz im Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, dass sogar der ein oder andere dadurch noch berührter war, weil er es eben in Anführungsstrichen am eigenen Leib erfahren hat. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Also gerade zu diesem Vergleich eben, dass Videospiele da so ein bisschen, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt werden. Ja, also ich glaube, es ist schwierig. Vor allem, weil du jetzt schon probiert hast, das mit der Interaktivität so ein bisschen zu trennen. Also ich glaube auch nicht, dass es allein aufgrund des Unterhaltungsanspruchs der Videospiele sie nicht genauso in dem Sinne mit zum Beispiel Hakenkreuz jetzt umgehen könnten, wie jetzt zum Beispiel Filme. Ich denke, ja, wie soll ich sagen? Was ich ja vorhin auch schon versucht habe zu sagen, ist, dass, also in der Diskussion abseits des Podcasts, ist, dass natürlich in einem Film du sehr viel mehr, wie soll ich sagen, Einfluss darüber hast, dadurch, dass der komplette Film von Minute 1 bis Minute Ende komplett so gemacht ist, wie der Regisseur es will, dafür zu sorgen, dass die Message, die du rüberbringen willst, viel oder du sicherer gehen kannst, dass die Message rüberkommt, als du es gleich im Spiel kannst, wo du dem Spieler in vielen Momenten die völlige Freiheit geben kannst, zu tun und zu lassen, was er möchte. Und natürlich auch Spielmechanik, in dem Sinne natürlich vielleicht sozusagen die Reflexion des Spielers vielleicht. Also ich kann jetzt nicht für alle Spieler reden, deswegen weiß ich es nicht. Da vielleicht, da viele Leute, die vielleicht ein FPS spielen, in allererster Linie erstmal nur um die Mechanik bemüht sind und das Ganze drumherum ist einfach nur der sozusagen die Umwelt, in der sie diese Mechanik ausüben können. Also ja. Ob sie da jetzt auf einen Nazi schießen, auf Skelette, auf Zombies oder auf Schwarze in Resident Evil 5, ist völlig egal. Es geht einfach nur um die Mechanik an sich. Und dass man da natürlich, dass da natürlich Leute sagen können, okay, da ist natürlich das Potenzial größer, dass es das nicht reflektiert wird, kann ich zum einen vielleicht verstehen, zum anderen denke ich mir aber auch, Reflexion hat immer was mit dem Rezipienten zu tun. Also ich kann auch einen Film an einen geben, der sich denkt, oh cool, ist ja richtig cool, viel Action, schon da James Ryan, da sterben voll viele Menschen und es sieht voll cool aus, voll Explosionen, alles mögliche, der überhaupt nicht in dem Sinne darüber reflektiert, dass diese Szene zeigen soll, dass Krieg scheiße ist. Ja. Also, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich könnte das Argument schon zu einem Teil vielleicht nachvollziehen, aber nicht komplett. Ja, ich meine, wir haben ja letztens außerhalb des Podcasts auch schon mal eine Diskussion haben, die wir, glaube ich, jetzt hier nochmal so ein bisschen anschneiden werden. Auch das hat sich quasi uns die Frage gestellt, kann das sowas geben wie ein Antikriegsspiel im Vergleich zu einem Antikriegsfilm? Ein Antikriegsfilm ist, glaube ich, wird ja ne, jedem Hörer irgendwie was sagen. Antikriegsfilm ist eben gerade ein Film, der eben dessen Message 100% sein soll, das ist der Krieg und der ist schlecht. Und dadurch ist gerechtfertigt, dass er eben grausam ist, dass er all diese Sachen zeigt, dass er eben mit dem Thema Krieg überhaupt so offen umgeht, wird dadurch gerechtfertigt, dass eben dieser Film als Ziel hat, dass der, ne, der Rezipient und derjenige, der den Film sieht, im Nachhinein denkt, wow, Film ist grausam. Krieg ist grausam. Film ist grausam. Ja, das auch. Und dann lieber Videospiele spielen. Denn natürlich dann im Nachhinein denkt, Krieg ist grausam. Gibt es ja immer wieder Aussagen, dass es quasi sowas wie ein Antikriegsspiel in dem Sinne nicht geben kann, weil ein Spiel immer Spaß machen muss, damit es gespielt wird. Ein Spiel muss eine unterhaltsame Mechanik haben und dann haben viele Leute halt eben Angst, dass man eben durch diese unterhaltsame Mechanik ein unterhaltsames Spiel eben auch mit einem unterhaltsamen Thema, nämlich Krieg, verbindet und dadurch eben nicht wirklich rüberkommt, wie grausam Krieg wirklich ist. Und das ist das quasi so ein bisschen das Problem ist, dass man heutzutage mit Kriegsspielen komplett anders umgeht als zum Beispiel mit Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen natürlich hauptsächlich. Wobei natürlich man muss sagen muss, jeder Kriegsfilm ist ein Antikriegsfilm, hat man das Gefühl. Und dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Zum einen, aus Filmsicht bin ich nicht der Meinung, dass man das so pauschalisieren darf, wie man es häufig, glaube ich, macht. Ich finde, Antikriegsfilme und Antikriegsfilme sind zwei völlig unterschiedliche Sachen und es gibt so viele logischerweise so viele sehr feine Abstufungen darin, inwieweit dieser Film mehr Satire ist, mehr mit dem Holzhammer, die zeigt, wie schrecklich der Krieg ist oder auch überhaupt allgemein nur zeigt, wie schrecklich der Krieg überhaupt ist, dass man da durchaus Unterschiede machen kann, dass es für mich nicht so allgemein funktioniert und im Deckmantel des Antikriegsfilms kann man quasi machen, was man will. Ich bin der Meinung, eine, sagen wir jetzt eher mal, fast schon eine Farce oder eine Art Satire quasi, wie es Full Metal Jacket ist, lässt sich schwer vergleichen mit einem Film wie Apocalypse Now zum Beispiel. Das sind zwar völlig unterschiedliche Arten und Weisen, mit dieser Art von Krieg umzugehen. Und als jemand, der das gegebenenfalls nicht so sehr reflektiert oder sich auch nicht so viele Gedanken drüber macht, könnte mir Full Metal Jacket durchaus auch als cooler Film über den Krieg rüberkommen. Ich meine, klar, es gibt die ganzen Szenen mit Private Paula und so ein Kram, aber gerade die letzte Hälfte des Filmes zeigt diese Menschen auch als durchaus sympathisch und cool. Also, verstehst du, es ist auch genau wie bei der Soldat James Ryan, auch da werden heldenhafte Soldaten gezeigt, die für einen heldenhaften, für ein heldenhaftes Ziel kämpfen. Da ist nicht alles schlecht. Ich meine, ne, der Soldat wird dann nicht dargestellt als jemand, der die ganze Zeit nur am Leiden ist und alles ist ganz schrecklich, sondern da wird auch das Heldentum gezeigt, was durchaus auch den einen oder anderen dazu motivieren könnte, vielleicht Soldat werden zu wollen. Deswegen, wie du schon gesagt hast, hängt alles sehr von der Reflexion ab. Und ich muss im Gegenzug außerdem sagen, wenn man der Meinung ist, dass eben Videospiele diese Art von Connection nicht bringen können, ich glaube, derjenige hat noch nie selbst wirklich intensiv und vor allem auch bewusst Videospiel gespielt oder sich Gedanken darüber gemacht, wie das Medium funktioniert. Grundlegend stimmt es schon, dass durch die Interaktion und diese Abstraktion, die dabei auch passiert, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, es schon sein kann, dass der ein oder andere quasi dadurch nicht das Gefühl hat, dass das jetzt gerade ein schwieriges oder schlechtes Thema ist. Aber wie wir auch schon in einem anderen Podcast mal gesagt haben, unterscheidet sich ja ein Spiel in der Hinsicht, als dass ein Spiel eben eine Mischung aus beidem ist. Gerade Kriegsspiele, und ich nenne sie jetzt Kriegs- oder Antikriegsspiele, ist ja egal, ich werde es einfach mal Kriegsspiele nennen, ich meine das dann beides in Anführungsstrichen, weil ich viel schwierig finde, das so zu bezeichnen. Aber gerade diese Art von Spielen bestehen ja meistens auch aus einer sehr cineastischen Komponente, die eben dann in Cutscenes und sowas eben zeigt, was passiert. Relativ bombastisch. Und ein gutes Beispiel dafür ist Call of Duty. Und ich finde auch ein sehr, sehr gutes Beispiel eben für das Argument, das ich machen möchte, ist auch Call of Duty Modern Warfare. Dieses Spiel ist natürlich so, dass es dir Spaß macht in der Zeit, wo du in der Gegend rumläufst und schießt und so ein Kram. Aber wie du auch schon gesagt hast, da steht dann eben die Mechanik im Vordergrund. Trotzdem kann dieses Spiel dir sehr, sehr, sehr eindrücklich vermitteln, wie schlimm Krieg eigentlich ist. Und ich bin auch der Meinung, ich meine, ohne jetzt zu sagen zu wollen, dass Call of Duty Modern Warfare verkanntes Meisterwerk wäre oder dergleichen, überhaupt nicht. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es sehr, sehr bildhaft schon durchaus auch darstellt in seinen Szenen, wie krass und gruselig Krieg ist und wie grausam. Und exemplarisch nur mal kurz 2, 3 Szenen angeschnitten. Ich meine, es gibt die berühmte Atombomben-Szene in Call of Duty 4 Modern Warfare, wo eben eine Atombombe fällt und man die letzten Lebensminuten, die letzte Minute im Leben des Soldaten erlebt, den man zum Teil eben gespielt hat. Man spielt hier insgesamt 2, 3 Soldaten im Laufe des Spiels und einer dieser Soldaten stirbt eben in diesem nuklearen Fallout. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gespielt habe und das war in Japan lustigerweise, weil ich mir in Japan gekauft habe und hatte das Spiel vorher nicht gespielt, habe auch keine Reviews gesehen, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und diese Szene hat mich schon durchaus geschockt. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere des Spiels jetzt plötzlich stirbt. Und dass ich dann eben, und dann habe ich ungefähr eine Minute, in der ich dann nichts anderes mache, als ganz langsam aus dem kaputten Hubschrauber, mit dem ich abgestürzt bin, zu kriechen, mein Atem, mein Herzschlag zu hören, den Fallout um mich herum zu sehen, haufenweise Leichen und Zerstörung, um dann langsam zu sterben. Also ich finde, es ist schon enorm intensiv und eindrücklich, dir zu zeigen, das war jetzt echt scheiße. Also und ich meine, natürlich kann es nie im Leben vermitteln, was so eine Atombombe ausmacht, aber das kann auch ein Film nicht. Aber viel besser, habe ich das Gefühl, kann man es im Videospiel nicht machen, zu vermitteln, dass das wirklich grausam und schrecklich ist. Und dann auch das Ganze wieder so ein bisschen subtiler, funktioniert auch in 2, 3 anderen Missionen. Zum Beispiel, es gibt eine Mission, die Death from Above heißt, also Tod von oben, wo man eben in einem Gunship sitzt, also in einem großen Flugzeug mit mehreren großen Kanonen und von oben aus der Luft über einen Schwarz-Weiß-Bildschirm einfach nur auf kleine Punkte auf einer Karte schießt und dazu die relativ zynischen Kommentare seiner Crew quasi hört. Das macht einem schon bewusst, wie unpersönlich und grausam das auch ist, dass eben der Krieg auf diese Art und Weise geführt wird. Und von daher bin ich echt der Meinung, dass definitiv ein Spiel das leisten kann, was ein Film leistet in der Hinsicht und sehr, sehr eindrücklich und vielleicht sogar besser. Also diese Szene, wie ich gerade schon gesagt habe, wo man langsam stirbt, während man eben diesen Fallout um sich herum sieht, war unendlich eindrücklich. Die habe ich, glaube ich, viel besser in Erinnerung als fast jede andere Szene aus irgendeinem Antikriegsfilm es mir in Erinnerung geblieben wäre, weil sie unglaublich intensiv war und mich echt geschockt hat. Und deswegen finde ich schon, bin ich schon der Meinung, dass halt Spiele diese Art von Anspruch auch haben können. Ich meine, gerade Call of Duty gilt als die Schießbuden-Serie der modernen Zeit. Und ich glaube, gerade da würden viele sagen, naja, das geht ja nur um Entertainment. Diese Leute sollten vielleicht wirklich einfach mal Modern Warfare 1 spielen, um sich anzugucken, wie eben mit dem Thema da umgegangen wird. Und in dem Moment ist es dann ja eben keine Mechanik mehr und kein Spaß, sondern in dem Moment erlebst du dann eben cineastisch inszeniert, was den Krieg ausmacht. Und ich finde, das sollte man definitiv nicht außen vor lassen. Ja. Jetzt habe ich gerade einen ganz langen Monolog gehalten. Ich dachte, ich lasse dich auch mal wieder zu Wort kommen. Ich meine, auch ein Spiel, was ja auch im FPS-Genre in letzter Zeit öfter genannt wird, wenn es eben darum geht, auch, sage ich mal, die unangenehme Seite des Krieges oder auch die unangenehme Seite des Krieges zu zeigen, ist ja das in Deutschland entwickelte Spec Ops The Line. Mhm. Ich habe das nicht gespielt, aber ich weiß, dass man in diesem Spiel, also man, es ist auch so ein eher neuerer, modernerer Shooter, ich glaube ein Wüstenshooter, ehrlich, so wie die neueren Modern Warfare-Teile auch, in denen du auch als Soldat irgendwann vor, ja, moralische Dilemmasituationen gestellt wirst, in denen du Entscheidungen treffen musst, wo du das Gefühl hast, da musst du jetzt abwägen zwischen dem, was du jetzt vielleicht als normalen Menschen als moralisch richtig erachtest und das, was jetzt vielleicht militärisch vielleicht mehr Sinn machen würde. Also, dass die Entwickler auch das Ziel hatten, wirklich, dass der Spieler sich in diesen Momenten auch wirklich unwohl fühlen muss, wenn du ein moralischer Mensch bist, wovon ich mal ausgehe, dass es die meisten Menschen sind. Dass zwar viele gesagt haben, sie haben es noch nicht weit genug, dass es noch nicht weit genug ging für viele, die von denen ich jetzt die Reviews gelesen habe, die aber schon gesagt haben, das ist schon ein ganz guter Weg dazu, nicht nur einfach nur die Schrecken des Krieges sozusagen in der Makroebene zu zeigen, sondern auch in dem Sinne, also oder auch weniger einfach nur die Tod und Vernichtung, sondern auch diese Situation, in denen man als Soldat hineinkommt und die man auch vielleicht gar nicht, die man gar nicht treffen möchte und wo man sich auch das Gefühl hat, da in menschlichen auch viele Menschen eben in dieser Situation aus bestimmten Gründen. Also auch, dass eben solche Sachen gezeigt werden. Und ich habe das Spiel leider noch nicht gespielt. Ich könnte es demnächst sogar mal machen, obwohl ich das FPS schon nicht mag, weil es das jetzt neulich im Plus-Angebot gab. Also in der Instant Game Collection, ich das theoretisch jetzt einfach runterladen und spielen könnte. Aber auch da wird natürlich jetzt versucht, sozusagen eine neue Komponente in das Genre einzufügen. Und von daher glaube ich auch, also eben gerade durch sowas wie moralische Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben, das ist ja genau das, was du durch die Interaktivität ja mehr hast, also genau im Film. Ja, absolut. Ja, das ist ja genau mein Argument, dass es eben ja darum geht. Klar, jetzt bei deinem Beispiel war es jetzt natürlich eher die sozusagen, es war schon vorgeskriptet, aber ich glaube, wenn du dann noch mehr Spiel hast, ich meine, es geht ja auch schon so ein bisschen dahin, dass du immer mehr Entscheidungsfreiheit darüber hast, wie du die Story spielen willst, dass vor allem entscheidende Konsequenzen haben, dass vor allem in der Hinsicht noch sehr viel mehr möglich ist, als es bisher der Fall ist. Also zum Beispiel vielleicht ein Spiel, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ich kenne mich im FPS noch nicht aus, aber ein Spiel, wo du vielleicht wirklich irgendwann vor die Entscheidung gestellt wirst, vielleicht einem Befehl zu widersetzen und das dann dementsprechend auch Konsequenzen für dich hat. Also nicht nur, dass sich dann einfach das Level dann anders spielt, sondern dass du wirklich Konsequenzen spürst durch diese Befehlsverweigerung. Ja. Ich weiß nicht, ob es das bisher gibt, aber zum Beispiel das fände ich sehr interessant, wie sowas aussehen könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist halt eben so die Sache. Also ich bin auch der Meinung, dass eben gerade vom Prinzip her der Interaktivität natürlich die Gefahr birgt, aber eben auch die Möglichkeit, das Ganze noch intensiver umzusetzen. Absolut. Und ich meine natürlich, aber das haben wir ja auch schon, da erinnere mich an euch an den einen Vortrag der Vortragsreihe auch zu Gewalt in Videospielen und so weiter. Natürlich, es gibt, jedes Medium hat halt seine Vor- und Nachteile. Du kannst immer, es gibt, die Interaktion in Videospielen gibt Chancen, aber natürlich auch Risiken. Also, ich finde, man kann nie sagen, dass Interaktion in einer Form immer nur gut sein muss oder schlecht. Also, zumindest habe ich immer das Gefühl, egal unter welchem Aspekt du Interaktion betrachtest in Bezug mit Videospielen, gibt es immer Vor- und Nachteile. Ja, absolut, natürlich, absolut. Es kommt immer auf den Umgang des Publishers und des Entwicklers damit um. Und natürlich auch es kommt sich auch auf den Spieler an sich an. Ich meine, ein Spieler, der halt, dem das halt von vornherein scheißegal ist und der sich auch gar nicht drum kümmert, den könntest du es noch so plakativ wie möglich vorne dran, also, darstellen. Er würde trotzdem nicht kapieren, worauf du hinaus willst. Also, oder vielleicht will er es auch gar nicht und, ja. Richtig, ist ja dasselbe Argument wie auch bei Spielen. Es kommt dann immer auf den Rezipienten an. Richtig. Bei Spielen, ja. Bei Filmen. Also das heißt also auch, bei einem Film läufst du Gefahr, egal wie offensichtlich es ist, was du damit rüberbringen willst, dass es halt trotzdem falsch verstanden wird. Leute können es ja trotzdem cool finden, wenn jemand Napalmbomben auf der abwirft. Also. Richtig, zum Beispiel. Ja, kurzer Nachtrag, Spec Ops ist ein Third-Person-Shooter, kein FPS. Echt? Okay, ja. Siehst du, da sieht man mal wieder, wie ich mich damit auskenne. Ja, indeed. Aber nee, genau, es ist ein Third-Person-Shooter, kein First-Person. Wollte ich jetzt gerade nur noch kurz nachwerfen quasi. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit kann man ja auch quasi so ein bisschen übergehen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Jetzt vielleicht nochmal darauf eingehen, wie es aussieht mit der öffentlichen beziehungsweise staatlichen Wahrnehmung. Das hat ja auch wieder, ne, wir haben es ja auch quasi unter anderem das Thema gewählt, um eben auch ein bisschen über Zensur zu reden. Das hat jetzt natürlich mit zum Beispiel Company Furious nichts zu tun, aber halt eben um andere Sachen. Inwieweit eben auch einfach die Zensur und der Staat quasi darauf reagiert, auf das Ganze. Zensur ist, glaube ich, ein relativ schwieriges und heiß diskutiertes Thema, schon immer quasi, und war es logischerweise auch zum Beispiel bei Filmen in ihren Anfängen quasi. Jetzt muss man sagen, bei Filmen zum Beispiel geht derzeit ja quasi alles. Also ich glaube, es werden ganz, ganz wenige Filme wirklich mehr inszeniert und zensiert beziehungsweise indiziert. Ganz, ganz wenige Filme nur. Und das hat dann meistens einen Grund, dass sie wirklich offensichtlich quasi zum Beispiel volksverhetzende Inhalte haben oder dergleichen. Trotzdem geht ansonsten in Filmen fast alles, was Gewalt, Sex und sonst irgendwas angeht. Interessant daran ist jetzt auch wieder zu sehen, dass auch das wiederum bei Videospielen, und da sind wir jetzt wie gesagt auf der staatlichen Seite eben, noch ein bisschen anders gehandhabt wird. Also man hat so das Gefühl, dass der Staat bei Videospielen derzeit noch ein bisschen vorsichtiger zu sein scheint. Ja, man hat so das Gefühl, dass da eben die Zensur noch nicht ganz in der modernen Welt angekommen ist. Gutes Beispiel dafür, du meinst, das habe ich vorhin schon gesagt. Videospiele noch nicht, oder? Ja, genau. Okay. Also das heißt, du hast ja gesagt, Zensur in der modernen Welt angekommen. Ja, genau, die Zensur ist noch nicht wirklich in der modernen Welt angekommen, was Videospiele angeht. Also ich meine, weißt du, die Zensur, Film umgeht, jetzt ist ich ja schon quasi... Genau, eine ganz andere, als es bei Videospielen der Fall ist. Und ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist natürlich immer wieder Gewalt und auch Sexualität. Gewalt, glaube ich, kommt, es ist natürlich sowohl Sex als auch Gewalt, ist, glaube ich, sehr, sehr länderbezogen. Ich meine, wir alle wissen, dass in Amerika kaum etwas Gewalttätiges groß zensiert oder indiziert wird, was da so entsteht. Dafür ist Sex ein riesiges und großes, heikles Thema. Und ein Spiel wie Mass Effect, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass es eines der Spiele ist, die damit mit der ganzen Romantik-Sache relativ gut umgehen. Selbst so ein Spiel hat da enorme Kontroversen ausgelöst in den USA, wohingegen, glaube ich, man hier in Deutschland wahrscheinlich mit sowas eher weniger Probleme hat und sich wahrscheinlich dann eher an eben Gewalt reizt. Ich denke so, dass der interessante Mittelweg dazwischen, glaube ich, und das, was quasi derzeit noch am Kontroversen ist, ist eben sexuelle Gewalt. Ich glaube, egal, ob das jetzt von männlicher oder weiblicher Seite ausgeht, gerade in Filmen, wie gesagt, ist es heutzutage, glaube ich, etwas völlig in dem Sinne unspektakuläres, als dass ich, glaube ich, nie im Leben wirklich jemand von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hinstellen würde und sagen würde, da wird halt jemand vergewaltigt zum Beispiel. Es gibt eben sexuelle Belästigung oder eben sexuelle Gewalt gegen Personen. Deswegen darf man das auch, das darf man einfach nicht zeigen bei Filmen. Das ist in jeder Serie heutzutage völlig normal, dass es mal passiert in der CSI-Serie, dass damit jemand vergewaltigt wird oder es eben quasi auch sexuelle Gewalt in diesen Serien gibt. In Spielen geht das überhaupt nicht. Und ich denke, da als Beispiel mag dann vielleicht jetzt einfach mal Tomb Raider dienen. Ich denke, da werden sich auch viele noch dran erinnern können, vor allem, weil es eben auch schon vor dem Spielen sehr große und heiße Diskussion darum gab. Bevor das Spiel eigentlich rauskommen ist, man es, glaube ich, in einem Trailer gesehen hat oder in der Demo. Im Trailer war es, wo eben auch wirklich nur angedeutet wird, dass es sein könnte, dass jemand, der Lara angreift, sie eben vergewaltigen wollte. Nichts dergleichen wird im Spiel wirklich gesagt. Es ist überhaupt nicht explizit oder irgendwas. Es kommt nie dazu, Lara wehrt sich gegen diesen Typen und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Es ist auch, wie gesagt, noch gar nicht klar, was überhaupt die Intention dieser Person war. Es wird, wie gesagt, nur angedeutet und trotzdem war das damals schon ein Riesenaufwand, Riesenaufriss, der so durch die Videospielbranche und die Videospieljournalistik und eben auch die Videospiel-Community ging, was eben diese Szenen angehen, ob man sowas darstellen darf oder nicht. Ich denke, wir sind uns da alle einig und es ist auch klar, dass logischerweise man aus Tätersicht etwas derartiges nicht darstellen könnte. Wahrscheinlich. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, da ist dann auch eben wieder der Fall, wo eben dann diese Interaktivität auch ein wichtiger Faktor ist, warum das nicht so dargestellt werden darf. Ich glaube, weil es einfach schwierig ist und sehr, sehr schwierig ist, das irgendwie in einer Form darzustellen. Und ich glaube, auch in einem Film würde man selten aus Tätersicht quasi derartige Szenen sehen. Allerdings quasi in dem Fall quasi als in Anführungsstrichen Opfersicht, weil Lara ja nun wirklich kein wirkliches Opfer in dem Spiel ist. Ich meine, klar, natürlich schon ihre Umstände und auch, aber das ist halt eine taffe Frau, die sich wehren kann. Lara ist jetzt nicht die Damsel in Distress, sondern Lara ist der Held des Spiels. Und ich finde, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Das heißt also, man spielt diesen Charakter, der sich durchaus wehren kann und sich in der Szene auch wehrt und es kommt zu nichts und es passiert nichts und trotzdem sind die Leute plötzlich schon sehr, sehr pikiert über die ganze Sache und haben das Gefühl, das darf gar nicht so dargestellt werden und ist viel zu intensiv in diesem Spiel. Und ich glaube, dass es ein Stück weit auch was damit zu tun hat, dass die Leute vielleicht einfach diese Art von Erfahrung nicht machen wollen im Spiel, wie man sich so fühlt in dem Fall. Und ich finde gerade, das wäre mein Argument dafür, warum man so etwas durchaus so darstellen kann, wie es da dargestellt wurde. Ich bin nicht dafür, dass man das Extreme darstellt, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht dafür, dass das was Alltägliches in der Serie ist, davon ganz abgesehen. In dem speziellen Fall finde ich einfach aber nur, war es ehrlich gesagt gut so, wie es war. Ich würde sogar fast loben dafür, dass es so eine derartige Szene reinbringt und ich, wie gesagt, das war alles nur angedeutet und ging überhaupt nicht so weit, aber vielleicht, glaube ich, hat der ein oder andere auch einfach Angst davor, so etwas zu empfinden, das Gefühl, sowas will ich in dem Spiel nicht haben. Aber ich finde es schön, dass ein Spiel versucht, unbequem zu sein. Ich bin schon der Meinung, dass wir Unterhaltung brauchen und dass ein Spiel kurzweilig sein muss und dass es auch Spaß machen muss, aber ich bin nicht der Meinung, dass es deswegen nicht auch einfach unangenehme Szenen haben kann und unangenehme Konsequenzen von Handlungen haben kann. Und ein Spiel darf auch durchaus schwierige Themen wie Rassismus und so behandeln, wie man es zum Beispiel sehr schön in der Witcher-Welt sieht. Und ich finde, dann kann es auch sowas wie sexuelle Gewalt behandeln. Und ich finde es nicht schlecht, dass man quasi ein bisschen in diese Rolle gezwungen wird und ein bisschen quasi auch vielleicht einen Moment lang diese ne, durch jemand anders vielleicht so ein bisschen diesen Schock verspürt. Und ich finde, das darf einen ruhig schocken und soll einen ruhig schocken. Also ich bin der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und trotzdem ist es, glaube ich, eins dieser super heiklen Themen, wo man das Gefühl hat, das dürfen Videospiele noch nicht. Und ich wüsste nicht, warum. Ich finde, Videospiele dürfen das nicht nur, sie sollten das sogar tun. Sie sollten uns herausfordern mit sowas. Und da ist, glaube ich, einfach das Problem, dass ein Stück weit solche Sachen, ich bin schon wieder von der staatlichen Sache weggekommen, merke ich gerade während ich schon wieder vor mich hin rante. Aber ich bin der Meinung, dass das eben gerade sogar etwas ist, was in der Zukunft noch mehr sein sollte. Gerade das, was die Gesellschaft quasi in dem Moment pikiert und berührt und wo sie der Meinung sind, das sollte man nicht. Vielleicht sollte man gerade genau das machen. Das ist ja auch das, was der Film gemacht hat. Du sollst deine Rezipienten herausfordern. Und ich finde, gerade das kann man im Videospiel exemplarisch extrem gut machen. Du kannst den Spieler enorm herausfordern, indem du ihn eben Entscheidungen vor die Füße wirfst, wie es zum Beispiel in Spec Ops The Line der Fall ist, oder ihn eben in Situationen wirft, in denen er sich ein Stück weit auch vielleicht ein bisschen hilflos fühlt einen Moment lang. All das sollte durchaus sein. Man sollte doch einfach den Spieler fordern, bin ich der Meinung. Oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so empfindet. Nee, um ehrlich zu sein, habe ich auch erst neulich einen Zeitartikel gelesen, der eigentlich auf diese Schiene macht. Das ist, was ein bisschen komisch ist, aber wir wollen ja eh auch noch so ein bisschen über Rezession in Massenmedien auch reden. Also ja, mach das los. Und zwar ist es vielleicht auch bekannt, also einige von euch haben ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass mittlerweile natürlich auch Videospiele in dem Sinne nicht mehr so arg nischig sind, dass sie auf jeden Fall mittlerweile auch in den deutschen Massenmedien, also großen Zeitungen, überregionalen Zeitungen so angekommen sind. Dass aber da natürlich normalerweise die Qualität der Berichterstattung bei weitem nicht an das herankommt, was Standard sein sollte. Also da rege ich mich auch immer wieder auf, wenn dann irgendwie komische Sachen gesagt werden, wie zum Beispiel zur PlayStation 4 Vorstellung, dass irgendwie die auch neu angekündigte Vita Bestandteil der PlayStation 4 wird, obwohl die Vita schon längst draußen war. Oder auch ein ganz schreckliches Contra-Review zu The Last of Us auf Spiegel Online, was ungefähr, alle Fakten ungefähr falsch dargestellt hat, die wie sie in dem Spiel gezeigt werden. Aber habe ich neulich dann auch zwei Artikel dann auf Zeit Online gelesen, die dann auch ein bisschen, besser waren auf jeden Fall. Wo ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, ich stimme jetzt nicht unbedingt mit allen überein, aber auf jeden Fall besser recherchiert und jemand, der auch vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Also da gab es einen Artikel, der vielleicht auch das vielleicht ein bisschen abbildet auf was du willst. Also der heißt, wir wollen Games den Intellekt nicht beleidigen. Also auch sozusagen ein Aufruf dazu, indem sich der Autor noch so ein bisschen dazu beschwert, dass viele Videospiele leider noch nicht das sind, was wir vielleicht irgendwie haben wollen, also eben verstörend, vielleicht auch das, was wir irgendwie vom Film erwarten, aber er beschwert sich auch, dass er sagt, viele Spieler wollen das einfach auch nicht haben. Also es ist nicht so, dass es jetzt einen großen Aufruhr gibt von den Spielen, die sagen, oh Gott, das ist ja alles Kacke, wir wollen das alles anders, sondern er sagt, das Dumme ist, dass viele Spieler es völlig in Ordnung finden, dass momentan wie die Situation momentan ist. Und er beschwert sich natürlich auch im Artikel, was ich auch ganz amüsant fand, dann auch über andere, immer noch über das stiefmütterliche Behandeln von Videospielen, auch immer noch in den großen Medien, wo er gesagt hat, er wollte einen Artikel zu Bioshock Infinite schreiben und hat das an eine große überregionale Zeitung, dessen Name er nicht genannt hat, schicken. Und da hat ihm eine Frau gesagt, der Mensch hier, der bei uns am Videospiel affinsten ist, hat gesagt, das ist kein großes Ding, Bioshock Infinite. Und das sagt eigentlich alles darüber aus. Ich meine, das ist halt Bioshock Infinite, Mann. Das ist wahrscheinlich neben Last of Us und so eines der größten Spiele dieses Jahres. Ja. Und ich glaube vielleicht, jetzt wo ich auch The Last of Us angesprochen habe, ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber The Last of Us ist in manchen Momenten extrem unangenehm, meiner Meinung nach. Und zum Beispiel auch das Ende ist extrem unangenehm, ohne zu sagen, was das Ende ist. Aber ich fand das Ende, oder viele fanden das Ende unangenehm, weswegen manche schon dazu gesagt haben, sie fanden das Ende irgendwie doof. Wobei ich erst gesagt habe, ich finde, das Ende macht so Sinn und ist gut so. Es ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht so richtig drüber reden können, aber und der Erfolg von Last of Us, natürlich, der Last of Us hat eine riesige Werbekampagne, hat natürlich auch anderes zu bieten als nur das, aber ich finde, vielleicht zeigt es auch, sowas kann auch durchaus erfolgreich sein. Also, ich meine, das ist mir natürlich wieder bei der wirtschaftlichen Schiene. Die Frage ist natürlich, lohnt sich sowas natürlich auch? Ich glaube, wir sind im Videospielbereich in der Branche momentan vielleicht noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir haben jetzt vielleicht von den Indie-Spielen abgesehen, man kann es sich jetzt erlauben, eine so große Produktion zu machen, die jetzt vor allem in erster Linie sehr unangenehm ist, wo wir aber die Gefahr eingehen müssen, dass das einfach nicht funktioniert wirtschaftlich. Aber ich würde über Cosmic ja gar nicht, ich merke gerade, sonst trifft mir wieder ein anderes Thema ab, aber ja. Nee, aber ich, also ja, tun wir wahrscheinlich, aber ich finde, das ist schon eine interessante Sache auf jeden Fall, dass du es auch mit der Zeit nochmal erwähnst. Wie gesagt, auf die Medien werden wir gleich nochmal eingehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass das durchaus funktionieren kann. Ich bin der Meinung, die meisten Leute haben natürlich, es ist halt schwierig, jemanden auf diese abstrakte Art und Weise zu vermitteln, was ein Spiel will. Wenn du sagst, das Spiel ist unangenehm, hat natürlich erstmal keine Lust, es zu spielen. Ich meine, es ist halt ein Spiel. Klar, The Last of Us macht immer noch Spaß. Ich will damit nicht sagen... Darum ging es mir auch gar nicht. Ich wollte einfach nur sagen, quasi, dass es halt... Dass viele Leute wahrscheinlich sagen würden, natürlich will ich kein unangenehmes Spiel. Aber wenn du denen einfach nur sagst, sie kriegen ein unangenehmes Spiel, haben das Gefühl, das ist ein unangenehmes Spiel. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es eben... so sein muss. Also wie gesagt, der Publisher ist mal wieder der Meinung, er hat eine Ahnung, was denn die Community und der Konsument möchte und produziert aufgrund dessen. Und dass die ja nun oft genug mit sowas falsch liegen, wissen wir ja. Ne? Das ist ja nun mal erwiesener Fakt. So, und ich glaube nicht, dass die meisten Videospiele tatsächlich irgendwie kein unbequemes Spiel haben wollen. Ich glaube, wenn man das einen schönen Mix macht, dann wollen das Videospieler durchaus haben. Ich meine, wir Videospieler wollen doch nichts anderes haben als große Momente. Positiv wie negativ. Wie ich es gerade schon gesagt habe, dieser Call of Duty-Moment ist jetzt für mich kein riesiger Moment in der Spielegeschichte, aber dieser Call of Duty-Moment ist einer von den Momenten, die sich für mich eben, was dieses Antikriegsspiel jetzt in Anführungsstrichen angeht, super eingebrannt hat bei mir. Und das ist so ein großer Moment, der so ein bisschen so ein Tritt in die Eier ist. Und ich finde, das kann man durchaus, und das ist auch das, was anscheinend dieser Herr bei der Zeit sehr schön formuliert hat, Spiele sollen doch bitte uns auch in der Hinsicht fordern. Und ich glaube, dass es vielen Leuten sehr gut gefallen könnte, wenn sie solche Momente haben. Solche Momente, wo sie die so eindrücklich sind, dass sie die nie vergessen werden. Und ich habe jetzt von Last of Us noch nichts gesehen, absichtlich. Ich will es ja noch spielen. Ich werde es jetzt auch demnächst spielen, während du auf dem Peaceboat bist. Aber ich habe von Last of Us nur die ersten 5 Minuten gesehen oder so ein Kram. Intro. Ja, 20 Minuten schon war das, glaube ich. Das komplette Intro halt, den kompletten Prolog. Genau, richtig, den Prolog quasi. Und der war super unangenehm, super unbequem, sehr, sehr beklemmend und bedrückend. Aber den habe ich immer noch ziemlich genau im Kopf, was da passiert ist. Also das könnte ich, glaube ich, von keinem anderen Spiel, was ich jetzt gerade derzeit spiele, irgendwie wirklich so behaupten, dass ich da noch mich an fast jedes Detail erinnern kann. Einfach weil es halt so ein intensiver Run war. Zumindest der direkte Anfang, wo man eben Joel mit seiner Tochter sieht, war enorm intensiv und toll einfach. Und das war nicht bequem, das hat keinen großen Spaß bequem gemacht. Bequem war es auf gar keinen Fall. Nee, und es war auch nicht besonders unterhaltsam. Du hattest halt die ganze Zeit Panik und musstest weglaufen. Das weiß ich so, dass man das Gefühl hatte, so, ja, super, das macht jetzt alles schon Spaß und Ast rein, ne? Zombies verprügeln oder so ein Gedöns, sondern das war alles so, oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Das hatte so ein bisschen diesen typischen Horror-Survival-Aspekt. Und Survival-Horror ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, das funktioniert auch. Und das Genre basiert da drauf, dass es unbequem ist. Ja, gut, aber das ist wieder eine andere Form von unbequem. Ich meine, Horror ist natürlich unbequem, den sind, du hast halt Angst. Aber du hast nicht das Gefühl, es ist unangenehm, weil du das Gefühl hast, irgendwie entweder sei es moralisch oder gesellschaftlich, ist das jetzt irgendwie unangenehm. Nein, natürlich, du hast natürlich recht damit, aber ich glaube einfach nur, dass das halt schon ein Segway sein kann. Also, wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht, ich will ja nicht alle Spiele über den Kamm scheren. Ich meine, ich glaube, wenn du, sag ich mal, im Core-Markt, unter den Videospielen, die sich auch gerne auch, sag ich mal, in Foren äußern und so weiter, also die wirklich die Videospiele leben, mehr oder weniger, die wollen solche Spiele haben. Das ist ja auch der Grund, warum Indie-Spiele momentan so beliebt sind. Ja, klar. Aber natürlich, die große Masse, die interessiert sich weder für Indie-Spiele, noch, also, klar, ich möchte es auch nicht, wie gesagt, ich will jetzt nicht generalisieren, aber ich glaube, dass viele, die, sag ich mal, vielleicht Gelegenheitsspielen oder so, die vielleicht schon es mitnehmen würden, die aber nicht der Meinung, die jetzt aber nicht in Anführungsstrichen überall rummeckern im Internet oder öffentlich, dass sie gerne mehr Spiele haben, die so sind. Also sie nehmen das, was sie kriegen, ohne dass sie sich jetzt darüber Gedanken machen, ich hätte jetzt gern mehr davon. Beziehungsweise, selbst wenn sie sich Gedanken machen, und ich meine, das muss man auch so ganz klipp und klar sagen, da hast du natürlich auch recht, der normale Konsument auch von Filmen guckt sich nicht unbedingt Schindlers Liste an. Sondern halt lieber Transformers. Weil der will halt unterhalten werden. Richtig, der kommt halt abends nach Hause und möchte dann noch 2 Stunden Unterhaltung haben, bevor er ins Bett geht. Natürlich guckt er dann, wie gesagt, nicht Schindlers Liste, sondern Transformers, gutes Beispiel. Und entsprechend ist es natürlich beim Videospieler auch so, wenn der halt eben, ne, wie gesagt, das ist dann halt Kurzweil und Ablenkung vom Alltag. Da möchtest du nicht mit besonders schwierigen Fragen oder unangenehmen Tatsachen konfrontiert werden, sondern einfach nur eine gute Zeit haben. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch ein sehr schmaler Grat, den die Entwickler da haben. Also ich meine, es ist, glaube ich, schwierig, also ich meine, es ist schwierig, ein Spiel wirklich spaßig zu machen und trotzdem irgendwie unangenehm zu sein. Also die Balance da zu halten, ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich meine, ich habe ja auch neulich von einem eher Serious Game gehört, wo es darum geht, dass du halt einen Typ spielst und dessen Alltag spielst. Stehst jeden Morgen um 6 auf, fährst zur Arbeit, arbeitest 8 Stunden, gehst nach Hause, machst deine... Und das ist das halt das ganze Spiel. Das Spiel macht halt keinen Spaß. Es soll auch keinen Spaß machen. Es soll die... das Grau des Alltags darstellen. Ja. Und da ist natürlich wieder die Frage, würde ich das Spiel nach dem, wenn ich selbst 8 Stunden gearbeitet habe, früh aufgestanden bin und so weiter, den ganzen Tag im Alltag, will ich dann, wenn ich Freizeit habe, in ein Spiel gehen, das genau das darstellt, was ich den ganzen Tag mache? Weiß ich nicht. Klar, nee, aber das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, da hast du natürlich absolut recht. Da geht's eben um die Balance. Und das ist natürlich so ein Spiel, das halt am anderen Ende des Spektrums steht von, weiß ich was, irgendeiner Schießbude so ungefähr. Ich bin halt, wie gesagt, und also ich habe es jetzt schon öfters erwähnt und ich erwähne es jetzt nochmal, aber deswegen auch wieder, Call of Duty ist ein gutes Beispiel, wo es gut funktioniert hat. Ich meine, auch da hätte man wesentlich weitergehen können. Nach meinem Geschmack. Trotzdem glaube ich, dass halt eine Viertelstunde sehr kurzweiliges Action Geplänkel und Shooter spielen durchaus ein guter Ausgleich dafür ist, dass man danach vielleicht auch mal ne, so einen Stock zwischen die Beine kriegt. Durchaus, ja. Um danach wieder aufzustehen und wieder eine halbe Stunde lang unterhaltsames Gameplay zu haben. Trotzdem prägt sich das ja ein. Trotzdem ist das ja ne, Teil der Erfahrung. Ich glaube, das kann man durchaus so im Rahmen halten, dass es trotzdem immer noch Spaß macht und immer noch sehr kurzweilig vorkommt, aber man trotzdem das Gefühl hat danach, naja, ich hab nicht unbedingt was daraus gelernt, aber ich hatte da durchaus eine intensivere Erfahrung, als es jetzt so der Fall gewesen wäre, wenn ich jetzt einfach nur platt geballert hätte, so ungefähr. Klar. Und vom Prinzip her ist das ja auch so, ne, das ist halt ein Soldat James Ryan. Ich glaube, es ist ja auch immer so eine Frage, wie man so ein Spiel auch nach außen marketet. Also, ich meinte, Last of Us wurde auch ganz anders, also da stand ja nie das Gameplay oder da standen auch nie die Infected oder so weiter im Vordergrund, es waren immer die zwei Protagonisten, die im Vordergrund standen, in jeder Werbekampagne, die es zu The Last of Us gab. Ja. Wäre natürlich in Call of Duty natürlich nicht den Moment sozusagen als den wichtigsten Moment des Spiels nach außen geben würde, sondern was völlig anderes. Hoffe halt einfach, ich meine, ich habe zum Beispiel auch Bioshock Infinite nicht gespielt. Bioshock Infinite soll ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür sein, dass Spiele anders sein können, als viele denken. Ich kann halt leider nichts dazu sagen. Aber ich meine, selbst das erste Bioshock war ja auch in irgendeiner Hinsicht sehr, sehr eindrücklich, was die Atmosphäre anging, auch die ganze Welt drumherum, diese Problematik, die sich da auch aufgeworfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bioshock Infinite das auch irgendwas in die Richtung macht, ohne jetzt genau zu wissen, was sie tun. Man müsste halt hoffen, dass mehr von diesen Produktionen, die so sind, natürlich auch kommerziell erfolgreich sind, um eben auch zu zeigen, es funktioniert, Leute. Absolut, also, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja. Das ist wieder ein anderes Thema, also generell neue IPs zu bauen, die eben auch irgendwie darauf basieren. Ich weiß, das ist für viele Leute immer riskant, aber ich meine, selbst ein Watch Dogs, ich habe noch niemand Watch Dogs gespielt. Mein Watch Dogs hat von der Synopsis ja eigentlich schon das, was momentan wirklich gesellschaftsrelevant ist, nämlich totale Überwachung, Daten im Überfluss online und so weiter. Ich weiß nicht, wie das Spiel damit umgeht, aber theoretisch ist es ja auch so ein Kandidat dafür, der theoretisch was daraus machen könnte. Ob sie das jetzt machen, ist die Frage. Ich meine, klar, ja, auch Watch Dogs wird nicht so von Ubisoft präsentiert wie das Spiel, das irgendwie euch die Augen öffnen wird, sondern da steht schon klar wirklich auch dieses Sandbox Gameplay und so weiter im Vordergrund. Und ist auch okay so, aber ist natürlich trotzdem, kann man schon sehen, es gibt schon Potenzial da, um das noch mehr auszuarbeiten. Die Frage ist nur, wollen Entwickler das oder wollen Publisher das und natürlich auch wollen die Spieler sowas haben und Ich glaube, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man da vielleicht tatsächlich den Spieler und den Konsumenten so ein bisschen unterschätzt in der Hinsicht. Also ich glaube, das wäre so, was ich so als Fazit unter der Diskussion kurz setzen würde, bevor wir nochmal kurz auf jeden Fall auf Massenmedien vielleicht eingehen. Wir verrennen uns schon wieder so. Nur kurzes Fazit für mich ist einfach so, dass es für mich halt eben diese parallele Entwicklung zur mehr voranschreitenden Kunsthaftigkeit in Spielen ist, die ich gerne in der Zukunft sehen möchte. Ich möchte zum einen Spiele natürlich, die vielleicht auch ein bisschen mehr diesen Kunstaspekt und auf den sind wir schon oft eingegangen, betonen. Aber worauf wir eben bislang noch nicht eingegangen sind, und das ist jetzt eben das, was ich quasi nach dieser Diskussion als Statement setzen würde, ich hätte auch gerne mehr Spiele, die einen eben geistig herausfordern. Nicht nur, was, sagen wir jetzt mal, die taktische Tiefe der Spiele angeht, sondern eben auch einfach mich als Person, was moralische Entscheidungen angeht, was Szenen angeht, die ich in diesem Spiel sehe und erlebe, die mir, wie gesagt, ne, unangenehmes Gefühl auch in der Magengrube vermitteln. Das darf ruhig durchaus mal sein. Ein Spiel, ich meine, natürlich funktioniert es nicht immer, aber das erste Spiel, das es schafft, auf die Art und Weise Szenen zu entwickeln, die dir so unangenehm sind, dass du die nie vergessen wirst, auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass es dabei natürlich irgendwie schrecklich ist. Dieses Spiel wird in der kollektiven Erinnerung der Videospielwelt festgehalten und festgebrannt sein. Das garantiere ich jetzt schon. Das erste Spiel, das das gut hinkriegt, das wird 100% erfolgreich sein. Und nur wenn es darum geht, dass die Leute sagen, hey, du musst dieses Spiel spielen, das ist das intensivste Erlebnis, was ich bislang mit Videospielen hatte. Ich glaube, dass das Potenzial da absolut dafür ist. Und ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, dass man sowas jetzt quasi hat. Ein Apocalypse Now als Videospiel müsste es jetzt einfach mal geben. Ein Spiel, wo du im Nachhinein, wo du immer wieder zwischendurch denkst, so, oh wow, das ist jetzt echt heftig und das hinterlässt einfach einen Eindruck bei dir. Auch das kann super gut, glaube ich, funktionieren, allein schon eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Notfall, wo die Leute sagen, ey, das musst du einfach spielen. Die Erfahrungen, die ich in diesem Spiel gemacht habe, waren unglaublich, so ein bisschen, ne? Waren sehr eindrücklich. Ich glaube, dass das an der Zeit dafür ist und dass es das durchaus möglich ist. Und deswegen, das ist so das, was ich gerne als nächstes sehen würde. Ein bisschen mehr, ne, Videospiel als Kunst, das haben wir schon öfters gesagt. Und vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen mehr intellektuellen, kulturellen Anspruch an Videospiele, was eben derartige Sachen angeht. Schwierige Themen behandeln. Ruhig mal, ne, wie gesagt, einen Stock zwischen die Beine und einen Tritt in die Eier. Das kann nicht schaden. Ein bisschen so ein kleiner Weckruf vielleicht auch an den Spieler, der gerade nur so vor sich hin daddelt. Ich glaube, das kann enorm erfolgreich sein. Ich glaube, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube, ich habe nur einfach vielleicht ein bisschen pessimistischen Sicht auf, auf den durch den Videospiel. Ich möchte jetzt niemanden damit beleidigen oder so, aber ich habe das Gefühl, und ist auch völlig okay, wenn Leute das nicht wollen. Also, aber ich habe das Gefühl, ich glaube, die Zahl der Spieler, die sich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sich auch vocal darüber äußern, ist auf jeden Fall groß. Aber ich glaube, die vielen, die sich halt nicht äußern, das glaube ich, wie gesagt, interessiert das nicht so arg. Aber ich mag mich auch irren, bevor mich jetzt jemand... Bevor ich riesige Aufschreie. Ja, bevor ich jetzt einen riesigen Aufschrei da produziere. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Leute, die das momentan fordert. Obwohl ich natürlich auch sagen würde, bitte gib mir mehr davon. Also klar. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Das ist ja auch schon das öfter so gewesen, dass ich dann derjenige bin, der da völlig optimistisch und zu und selbstsicher die Zukunft guckt und sagt, nein, das wird alles so laufen. Und nicht mehr lange, und wir werden als gut und böse eingeteilt hier noch. Nee, so schlimm ist ja nicht, aber ist schon so, du hast halt die realistische Sicht und das ist ja auch gut so. Das brauchen wir auch. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, ich glaube ja sogar, dass du da wahrscheinlich eher recht hast als ich, aber trotzdem glaube ich dran, dass es durchaus möglich ist und dass es einfach auch kommen wird. Und ich freue mich schon auf dieses Erlebnis auf jeden Fall. Ganz kurz gehen wir vielleicht noch einfach auf die Massenmedien ein. Ich meine, so ein bisschen angeschnitten haben wir es jetzt schon. Diese Stiefmütterlichkeit ist jetzt auch nichts Neues und ich glaube, da kann man auch wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr zu sagen. Ich glaube, jedem ist das bewusst. In den letzten 2-3 Jahren ploppen plötzlich überall Videospielartikel in sämtlichen, vor allem Online-Resorts der großen Zeitungen auf. Ich meine, das sind Wochenzeitungen und Magazine wie der Spiegel, wie der Stern. Das sind Tages- und Wochenzeitungen wie die Welt, wie die Taz, wie Frankfurter Allgemeine, wie die Zeit. Überall tauchen Videospiele plötzlich auf. Die Dilettanz, mit der da zum Teil umgegangen wird, ist... sagen wir jetzt mal, ist lächerlich bis erschreckend in den meisten Fällen und macht einen doch tatsächlich sehr, sehr traurig irgendwie auch als Videospieler. Du hast jetzt schon das gute Beispiel mit Last of Us da genannt. Auch so Aussagen wie Bioshock Infinite ist halt nichts wirklich Großes in der Videospielszene derzeit, deswegen kaufen wir diesen Artikel nicht. Wer weiß, was da sonst noch hinter gesteckt hat, aber allein der Satz für sich steht erstmal. Das ist tatsächlich ziemlich traurig und erschreckend. Ich meine, immerhin die Massenmedien merken, dass sie sich damit darum kümmern müssen. Das ist so ein bisschen wie die alteingesessene Politik, die mit einem Altersschnitt von Ende 50 beschließt, sie müssen jetzt doch mal vielleicht was mit Netzpolitik machen. Es ist halt so, dass die alteingesessenen Chefredakteure der Meinung sind, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mit diesem neuen Jugendquatsch Videospiel beschäftigen. Mit diesem Neuland, wenn man den Begriff da jetzt gleich benutzen kann. Ja, richtig, genau. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall bessern. Derzeit ist es auf jeden Fall kein Zustand. Also ich meine, es war schon mal schlimmer. Also ich habe in letzter Zeit schon ein paar Artikel gelesen, die ja zumindest auch interessante Denkansätze auch gebracht haben, also auch habe letztens auch, glaube ich, einen Artikel auf Zeit Online gelesen, wo es um die zum Beispiel darum ging, inwiefern der Tod in Videospielen nicht eigentlich auch, ja, was Schlimmeres sein soll, als einfach nur sterben und wieder auferstehen, nochmal neu anfangen, also auch so solche Fragen, die durchaus auch interessant sind, aber klar, man trifft immer noch, man liest auf jeden Fall immer noch mehr Schund, als man einen guten Artikel liest, aber dementsprechend sollte man auch manchmal hervorheben oder sollte man vielleicht auch öfter einfach mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch Artikel gibt, die auch einigermaßen okay sind. Also so ist nicht. Aber klar. Ja, definitiv. Ich meine, das ist eine Sache, die einfach wachsen muss. Es wird ja auch mit großer Wahrscheinlichkeit wachsen. Ich meine, wir alle wissen, der Videospielmarkt ist ein wachsender Markt, ein boomender Markt. Und mittlerweile ist es zumindest so, dass nach jeder E3-Konferenz, großen Konferenz, Konsolenankündigung auch auf jeden Fall in jeder Zeitung zumindest was darüber steht, dass da was Neues kommt. Stimmt. Dass da was passiert gerade. Aber. Ja, absolut. Ja, aber es ist halt einfach derzeit immer noch relativ schwierig und ich denke, da ist die Warnung der Medien eben auch so ein Stück weit aus der älteren Generation und ich meine, die Berührungsängste mit Videospielen sind dieselben Berührungsängste, die jedes andere neue Medium auch hat. Videospiele wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr, weil es, glaube ich, noch unverständlicher für Menschen einer gewissen Generation ist, nachzuvollziehen, was Videospiele jetzt wirklich ausmacht und allein schon, wie die funktionieren. Ich weiß nicht, wie das beim Film war, aber ich meine, du hast zumindest das Gefühl, jetzt mittlerweile, ich kenne mich mit Filmgeschichte nicht so aus, aber Videospiele, vor allem wahrscheinlich auch vielleicht in Deutschland oder Europa oder im Westen, hat auch immer noch dieses Phlegma so ein bisschen, das ist was für Kinder. auch. Ja, also, das absolut, ja. Während der Film schon immer irgendwas ist, dann ist es halt, klar, gab es viele Sachen, die darauf aufregen, oh Gott, die Jugend-Dings, aber letztendlich ist das Film mittlerweile ein Medium, was irgendwie für alle Altersklassen zugänglich ist. Was vor allem mittlerweile auch, ja, in Anführungsstrichen, ich meine, also ja quasi das weiß ich schon immer. Also ich habe ja das Gefühl, der Film war schon irgendwie immer ein Medium, wo es nicht das Gefühl hat, dass das irgendwas für Kinder, sondern irgendwie... Nee, absolut, der Film, aber Videospiele ist ja... Ich meine, ich kenne immer noch genug Leute oder ehemalige Freunde von mir, die halt sagen, sie spielen keine Videospiele mehr, weil aus dem Alter sind sie rausgewachsen. Also das ist so eine Aussage zum Beispiel, die verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde, man kann nicht aus dem Videospielalter. Ja, aber das meine ich ja. Viele Leute betrachten das eben einfach nur als Spielen. Ich glaube, der Film hatte da einen einfacheren Stand, weil er halt auf einer neuen Technik beruhte, die noch niemand kannte. Wohingegen eben der Computer und der diese gleichen Sachen haben sich halt erstmal, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne Videospiele entwickelt, als dass Videospiele nicht von Anfang an relevant waren. Also verstehst du, was ich meine? Ich meine, damals war es halt so für Jung und Alt eine neue Sache, das konnte man gemeinsam erfahren und es hatte auch keinerlei Einstiegsschwelle. Man musste sich einfach nur auf seinen Hintern setzen und zuhören und schon hat man Filme geguckt. Konsumieren von Videospielen ist ja was ganz anderes und darüber haben wir auch schon geredet, diese Art von Skill, die man quasi, ne, man braucht ein gewisses Skillset, dass man, um Videospiele zu konsumieren. Natürlich ist es völlig unverständlich für jemanden, der sich schon nicht mit dem Computer auskennt, noch zu verstehen, dass man mit dem Computer auch noch ganz andere Sachen machen kann, wie zum Beispiel spielen in der virtuellen Welt. Also ich meine, es ist halt so fremd, wie es nur sein kann. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass das schwer zu verstehen ist und dadurch einen ganz anderen Standard als zum Beispiel der Film. Es hat der viel einfacher zu konsumieren und zu genießen ist und dadurch auch von Anfang an für ein viel breiteres Publikum gemacht wurde. Ich meine, das sind ja Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Ich würde als Videospiele werden als Jugend- und Kindersache abgetan, weil eben in die Richtung viel produziert wird. Und sie werden als kurzweilig und unterhaltsam abgetan, weil eben in die Richtung viel produziert wird. Warum? Weil am Anfang hauptsächlich Jugendliche und Kinder Videospiele konsumiert haben. Also hat sich der Markt von Anfang an darauf ausgerichtet und jetzt ist es schwer, das noch zu ändern. Wohingegen eben Film von Anfang an für sämtliche Gesellschaftsgeschichten. Ja, wobei ich natürlich sagen würde, wenn du dir die heutigen Spiele anschaust, das sind die meisten schon in dem Sinne natürlich. Erwachsenenspiele, nein, natürlich, aber... Nee, mir ging es auch gar nicht darum, mich darüber aufzuregen, dass eben die Medien irgendwie eine andere Zielgruppe haben. Natürlich hat ein Videospiel eine ganz andere Voraussetzung als ein Film. Geht mir nur darum, dass die gesellschaftliche, also das gesellschaftliche Bild des Videospiels dazu führt, dass Leute sozusagen das Gefühl haben, um jetzt erwachsen zu sein, darf ich das nicht mehr konsumieren. Ja, richtig, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das entsteht ja dadurch, dass halt der Film von Anfang an alle erreicht hat, jede Altersklasse, logischerweise. Aber dadurch, dass Spiel... Ich habe eher, weil du ja eben gesagt hast, natürlich ist es völlig normal, dass ein 50-Jähriger, der sich schon nicht mit PC auskennt, sagt, okay, Computerspiele ist ja nochmal was völlig anderes. Aber jemand, der ja schon mit Videospielen aufgewachsen ist, der aber dann von sich aus bewusst entscheidet, es aufzuhören, obwohl er die Voraussetzungen dafür hat, das verstehe ich nicht, verstehst du? Ja, nee, aber ich weiß, aber das hat ja was damit zu tun, dass eben in der Gesellschaft das Videospiel als Jugendsache gilt und deswegen sieht er das selbst auch so. Er hat es bloß nicht reflektiert, dass es für ihn vielleicht nicht so ist. Er akzeptiert einfach, dass das ein Jugendding ist und dass er deswegen damit jetzt aufhört. Das meine ich ja gerade und das meine ich eben, dass das der Fall ist, dass als Jugendsache gilt, weil es am Anfang eben hauptsächlich von Jugendlichen konsumiert wurde und als Rückschluss dadurch auch, weil es hauptsächlich von denen konsumiert wird, auch für die Spiele produziert wurden. So, dass es ein Stück weit auch stimmt, dass es eben was für junge Erwachsene ist, weil für die eben Spiele produziert werden. Mittlerweile heutzutage nicht mehr so der Fall, aber gerade am Anfang war das eben so. Da waren es eben Spiele eben eher für Jugendliche und junge Erwachsene gecatert. Einfach weil es halt die Hauptkonsumenten waren. Und deswegen ist es auch heutzutage, gilt es immer noch als Jugend und als Jugendsache quasi, weil es halt hauptsächlich von Jugendlichen am Anfang konsumiert wurde und dieses Bild sich festgesetzt hat. Und das konnte halt eben bei Filmen nicht passieren. Das war eben mein Argument oder beziehungsweise meine Erklärung dafür. Es konnte bei Filmen nicht passieren, weil Filme von Anfang an alle erreicht haben und Spiele am Anfang eben nur Jugendliche, die halt technisch affin waren. Und das ist so ein bisschen das Problem ist. Aber ich kann schon durchaus nachvollziehen, was du meinst. Also ich meine, ich habe auch solche Freunde, die sagen, ich spiele es halt nicht mehr, weil es halt, ne, bin aus dem Alter raus. Kann natürlich auch einfach sein, dass die Leute einfach keine Lust mehr drauf haben. Ja gut, das würde ich ja noch nachvollziehen können. Ja, aber ich würde sagen, gut, dann gehen wir damit jetzt auch wirklich zum Ende hin, weil wir schon wieder ewig überzogen haben und wir auch nochmal unsere Tasties vor uns haben. Ja, Tasties, ich glaube, letzte Woche habe ich angefangen. Ich glaube, da bist du diese Woche dran, oder habe ich? Ich weiß nicht genau. Du fängst einfach an. Okay. Wie auch immer. Ach ja, genau, vorher noch natürlich. Wie immer gilt, kontroverses Thema, wie ihr gemerkt habt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben nicht über ein Thema geredet, sondern über extrem viele kontroverse Themen. Richtig. Zu all diesen Themen, bitte äußert euch, schickt uns E-Mails, schickt uns Nachrichten, schickt uns, packt Kommentare unter unsere Folge, alles drum und dran, wir freuen uns. Einfach bei uns auf uncommentaste.de vorbeischauen oder auf unserer Facebook-Page, facebook.de/uncommentaste. Und wir haben auch schon einen Twitter-Account unter uncommentaste@. uncommon-taste. Über all diese Kanäle erreicht ihr uns. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an uncommon-taste@gmail.com. Und insgesamt einfach, wenn ihr schon auf Facebook seid, einfach uns mal kurz liken, wenn euch die Show gefällt auf jeden Fall. Und gerne auch bei iTunes bewerten und gerne auch eine Review schreiben. Freuen wir uns über alles. Und teilt uns auf jeden Fall mit, was so eure Meinung zum Thema ist, weil ich glaube, das ist tatsächlich sehr kontrovers und sehr persönlich auch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tastes. Okay. Ich habe schon wieder ein Handheld-Spiel. Jetzt geht's los, jetzt wo Joe Handhelds hat. Ja, um ehrlich zu sein, hatte ich die letzten zwei Wochen nicht wirklich viel, wo ich das Gefühl hatte, dass ich das als Taste anbieten könnte. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen gekramt und etwas älteres Spiel rausgekommen für Nintendo DS. Und zwar verbindet es zwei meiner Hobbys, und zwar Fußball und JRPGs. Hört sich jetzt mal komisch an, es handelt sich also um ein Fußball-JRPG von Level 5 namens Inazuma Eleven, das natürlich aus Japan kommt, woher sonst. Wer schon mal Kickers zum Beispiel gesehen hat, den Anime, der kann sich mir vorstellen, um was es dann geht. Also man spielt Mamoru Endo, in der westlichen Version heißt der Mike Evans, der an der Schule kommt und begeisterter Torwart ist, aber merkt, dass der Fußballclub ein bisschen ausrangiert ist und die Leute irgendwie keinen Bock haben auf Fußball und er möchte diesen Club halt wiederbeleben. Und man rekrutiert dann ganz viele Spieler für sein Team. Also es ist so ein bisschen wie Pokémon in dem Sinne, dass man überall auf dem Campus Leute fragen kann, ob sie nicht zum Fußballclub wollen, und die haben natürlich bestimmte Stats, bestimmte Abilities, manche sind besser für Verteidiger geeignet und so weiter. Und was natürlich das Spiel jetzt noch zum JRPG macht, ist eben noch hinzukommt, dass sie natürlich Abilities haben. Jeder, der Kickers gesehen hat, weiß, dass es Tigerschüsse gibt und sonstige Sachen. Ja. Und natürlich kann man das in der Videospiel sehr gut einsetzen, und es kommt dann auch zu kleineren Zufallskämpfen, wo man dann seine Spiele trainieren kann und so weiter. Aber die richtig Spaß machen dann natürlich die großen 11-gegen-11 Spiele gegen andere Teams, wo man dann mit dem Stylus seine Spieler steuert, also alle Spieler gleichzeitig. Man steuert deren Bewegungen, die Pässe, die Laufwege und so weiter. Man kann also relativ viel taktisch machen, auch wenn das Spiel natürlich nicht den taktischen Anspruch hat eines realistischen Fußballspiels, sondern relativ simpel ist. Man schießt halt den Ball nach vorne und versucht, seine Spieler dann so laufen zu lassen, dass sie möglichst in den freien Raum laufen, klar. Interessant ist natürlich dann, wenn Spieler in den Zweikampf kommen, kann man dann überlegen, ob man das dann einfach versucht auszuweichen beziehungsweise zu tricksen oder eben Abilities einzusetzen, mit denen man dann einen Zweikampf vielleicht sehr viel schneller für sich entscheiden kann, was natürlich TP, also Technical Points, kostet. Aber es ist natürlich immer sehr, es ist auf jeden Fall sehr amüsant dann, wenn man mit zwei Stürmern auf einen Torwart läuft und dann irgendwie beide schießen gleichzeitig drauf, der eine mit einem Feuerschuss, der andere mit einem Eisschuss, und dann der Torwart eine überdimensionale Faust raushaut und versucht, das zu halten. Also man muss schon ein bisschen, man sollte das Spiel auf jeden Fall nicht ernst nehmen, aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und vielleicht so alte Kickers-Zeiten aufleben möchte, ist das Spiel auf jeden Fall sehr fantastisch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gibt mittlerweile auch schon drei Teile, den zweiten gibt's mittlerweile auch schon in Europa, der dritte kommt bald als 3DS-Remake auch im Westen raus. Und jeder, der sich vielleicht für Fußball oder JRPGs oder einfach früher für Kickers begeistert hat, ich kenne viele Nicht-Fußball-Fans, die trotzdem Kickers geil fanden, kann sich das gerne mal anschauen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr lustig. Ja, definitiv. Tatsächlich hast du mir schon öfters mal von erzählt, ich habe es mir auch schon mal angeguckt. Tatsächlich ein sehr, sehr spaßiges Spiel, glaube ich. Ich meine, das ist halt so ein bisschen wie das alte, mich erinnert das an das alte NES All-Star-Soccer. Oder NES World Cup, glaube ich, hieß das, was damals mit dem ursprünglichen NES mit den ersten drei Spielen ausgeliefert wurde. Da gab es auch diese ganzen schönen Superschüsse, sowas macht immer Spaß. Also von daher so ein nettes kleines Manager-Spiel mit Superschüssen, ausgezeichnet, glaube ich, kann man nur empfehlen. Klingt gut auf jeden Fall. Mein Tasty ist eine Mod, und das passt ja auch zu meinem Party im Podcast als der PC-Spieler. Jetzt kann ich mal wieder Mods ein bisschen vorantreiben. Tatsächlich ist schon ein etwas älterer Mod, den vielleicht der eine oder andere von euch schon kennt. Er ist jetzt auch nicht so wahnsinnig unbekannt in der Mod-Szene, von daher ist es vielleicht gar nicht unbedingt eine Empfehlung wert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so der eine oder andere könnte es trotzdem noch nicht gesehen haben. Und es ist außerdem immer noch eine so unglaublich beeindruckende Arbeit, gerade was Mods angeht, dass ich finde, das ist immer eine Empfehlung wert. Und zwar handelt es sich dabei um den Cinematic-Mod für Half-Life 2. Half-Life 2, da brauche ich definitiv gar nichts empfehlen, ist einer der definitiven Ego-Shooter der letzten 10, 15 Jahre und ein ganz fantastisches Spiel. Hat auch zwei sehr schöne Episoden, also zwei sehr schöne DLC-Kampagnen gehabt, Episode 1 und 2. Die dritte, auf die warten wir immer noch seit ungefähr 6 bis 7 Jahren. Ich glaube, die kommt, falls sie auch noch nicht kommen mehr soll. Ich weiß es nicht so genau, aber mittlerweile ist es wahrscheinlich schwierig, ja. Und die Cinematic macht letztendlich nichts anderes, als das Spiel auf einen aktuellen technischen Stand zu bringen. Und das ist ja immer cool. Das Spiel ist halt schon etwas älter. Half-Life 2 ist damals seinerzeit auf jeden Fall definitiv auf dem aktuellsten Stand der Technik gewesen. Und ich meine, die Source Engine kennen wir alle, alleine Portal, Portal 2 benutzt es immer noch. So wie wir eine extrem tolle Engine, definitiv, sodass das Spiel damals wirklich ausgezeichnet aussah und auch heutzutage garantiert nicht schlecht aussieht. Aber es ist halt schon von 2004, das heißt also, es ist schon ein bisschen älter und auch dadurch kann man definitiv ein paar Updates gebrauchen. Gerade was die Texturen angeht, und genau das im Kern zumindest macht der Cinematic Mod, tauscht sämtliche Texturen gegen HD-Texturen aus, verleiht dem ganzen Spiel auch durch Farbfilter und ein paar andere Veränderungen, ein komplett anderes Feeling. Es ist wesentlich düsterer, ein bisschen erwachsener, hat ein bisschen mehr so dieses Dystopie-Feeling und gerade weil es wesentlich farbentleerter ist, verändert das Spiel also durchaus signifikant. Das heißt, das sollte man sich vorher überlegen. Es verändert durchaus das komplette Feeling des Spiels ein bisschen durch die Grafik und greift auch ein bisschen minimal in die Story ein, als dass eben ein paar Sachen benutzt werden, die im originalen Programmcode noch drin waren, aber eben von den Entwicklern nicht benutzt wurden. Das heißt, das ist eine Art kleine Conversion-Mod tatsächlich. Darauf muss man sich definitiv einlassen. Ist entsprechend auch groß und braucht einen relativ aktuellen PC. Die Voraussetzung werde ich gleich noch kurz sagen. Ist aber trotzdem einfach wunderschön anzusehen, das Spiel damit. Es macht so viel Spaß, das zu spielen. Man hat wirklich das Gefühl, man spielt einen Remake von dem Spiel und nicht das Originalspiel. Macht enorm viel Spaß. Ich habe es gerade installiert und mal wieder gespielt. Das erste Mal jetzt mit Cinematic Mod und war wirklich begeistert, wie das aussieht. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Gewisse Dinge gefallen mir jetzt irgendwie auch nicht, die so subjektiv einfach die als Entscheidung getroffen wurden. Ich glaube, das ist immer so. War aber auch im Originalspiel so, von daher habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Mir ist ansonsten quasi nichts negativ aufgefallen. Es gibt auch ein paar zusätzliche HD-Charaktermodelle. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen Fanservice. Alex in etwas, sagen wir mal, freizügigeren Klamotten und derartige Sachen. Man kann auch das Model komplett austauschen. Auch andere Models sind alle komplett ausgetauscht. Wie gesagt, bei manchen Charakteren hat man eben die Auswahl zwischen verschiedenen Models, was extrem cool ist, wie ich finde. Alle sehen ein bisschen realistischer und cooler aus und die Source Engine spielt da tatsächlich nochmal ordentlich mit ihren Muskeln, was eben die Emotionen angeht, die sie rüberbringen können durch Gesichtsmimik. Wirklich super beeindruckend. Wie ich gerade schon gesagt habe, es braucht ein bisschen neuere Hardware dadurch auch. Man braucht auf jeden Fall eine 64-Bit-Version von Windows, einfach weil die neuere Source Engine nicht auf die 32-Bit-Version und auf weniger als 2 GB ausgelegt ist. Man braucht mindestens 3 GB, um spielen zu können. Allein dadurch ist man auf 64-Bit gezwungen. Man braucht auf jeden Fall Half-Life 2 plus Episode 1 und 2. Man braucht auf jeden Fall einen guten Dual-Core-PC und mindestens am besten 1 GB Videoram. Das sind so die Beschränkungen. Im Normalfall sollte das in den meisten Mittelklasse-PCs heutzutage drin sein. Trotzdem, es braucht einen relativ schnellen Rechner, auch nach heutigen Verhältnissen definitiv. Aber was man dafür kriegt, ist eben auch ein Spiel, das auf der Höhe der Zeit so ungefähr ist, was die technischen Möglichkeiten angeht. Wirklich extrem beeindruckt, muss ich sagen. Es gibt mittlerweile die 12. Version des Mods. Die erste Version ist schon ziemlich alt, schon einige Jahre. Ich weiß gar nicht genau von wann. Es ist ein Deutscher, der das macht, was ich sehr cool finde. Jürgen Vierheilig. Und auf jeden Fall alles insgesamt komplett absolut unterstützenswert. Extrem beeindruckend und cool, was ein Modder aus diesem Spiel rausholen kann. Und wirklich gerade jetzt definitiv nochmal durchspielen wert. Insgesamt im Sale kann man bestimmt mal das Paket als Orange Box für einen Zehner kriegen. Ich glaube, alle zusammen kosten sie knapp 20 Euro, wenn man sie einzeln kauft. Jetzt ohne Sale quasi, also definitiv die Anschaffung wert. Und wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, sollte man es eh tun, dann sollte man sich gleich den Cinematic-Mod runterladen und es einmal so genießen. Wirklich extrem cool. Wir verlinken es natürlich ansonsten auch ganz einfach zu finden unter Google, einfach Cinematic-Mod eingeben und dann, selbst ohne Half-Life, findet man sofort die erste Seite, die Seite von dem Jürgen Vierheilig. Wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Extrem empfehlenswert. Ja, cool. PC-Ler und ihre Modder. Richtig, PC-Ler und ihre Mods, wie es sich gehört. Ja. Ja, ausgezeichnet. Ja, dann sind wir auch für diese Woche schon wieder durch mit unserem Podcast. Was heißt schon wieder? Es waren ja auch mal wieder einige Stunden. Außerdem äußert euch auch gerne, was das Format des Podcasts und allgemein Kritik, Lobeshymnen oder dergleichen angeht. Falls ihr zum Beispiel der Meinung seid, unser Podcast ist zu lang oder dergleichen, dann sagt das einfach mal an. Wir freuen uns auch über derartige Rückmeldungen. Ich meine, wir machen das hier für euch, unter anderem für die Hörer logischerweise, klar. Haben wir auch Spaß einfach für uns selbst dran, das würden wir uns nicht tun, aber trotzdem, ne, wir machen das für euch, das heißt, wir freuen euch über eure Rückmeldungen und falls ihr irgendwas habt, was ihr gerne verbessert haben würdet am Podcast, dann meldet euch einfach, ihr trefft auf jeden Fall auf offene Ohren hier, wir freuen uns über derartige Rückmeldung. Dann würde ich sagen, sind wir durch, dann geht's das nächste Mal 2 Wochen weiter. Ja, ich glaube, wir können auch jetzt schon sagen, also wir werden, die nächste Folge wird nicht genau, wahrscheinlich nicht in 2 Wochen am Sonntag erscheinen, weil Merlin auf der Gamescom ist. Richtig. Ich bin nämlich dann einfach nicht in Tübingen, ich bin in Köln. Es kann sein, dass es dann ein paar Blog-Updates oder sowas dergleichen gibt auf der Seite. Also durchaus mal checken. Wir werden es aber auch über Twitter und Facebook dann posten. Aber richtig, ich bin auf der Gamescom und du bist ja ganz außer Landes. Das heißt also... Nee, ich bin da schon wieder da, aber... Ah, stimmt, du bist schon wieder da zu dem Zeitpunkt, richtig. Ne? Ja, richtig. Ja, aber auf jeden Fall, genau, wird die Folge auf jeden Fall leicht verschoben werden. Vermutlich irgendwie dann direkt im Laufe der Woche nach der Gamescom. Ich werde rechtzeitig wieder da sein und dann werden wir zusehen, dass wir es möglichst aktuell direkt nachschieben. Eben. Und dann kann man sich jetzt ja wahrscheinlich auch schon denken, was Thema sein wird, der Folge vermutlich. Ja, es ist dann auf jeden Fall die Gamescom. Falls ihr auch auf der Gamescom seid und Bock habt, euch zu treffen oder dergleichen oder ein bisschen quatschen wollt, meldet euch ruhig einfach, schreibt uns eine E-Mail und dann kann man ja einfach vielleicht mal schauen, ob der eine oder andere nicht vielleicht auch auf der Gamescom ist und mal ein bisschen zusammen rumzieht. Wäre ja durchaus cool. Wenn man sich in dieser Menschenmenge da überhaupt findet. Ja, das könnte man dann ja alles organisieren, das wäre ja nicht das Problem. Ich sehe schon kommen, denke ich. Komm zurück. Und was hast du auf Gamescom gesehen? Menschen. Nur Menschen. Richtig. So viele Menschen, Joe. Dann schließe ich mich 2 Wochen lang in meinem Zimmer ein. So könnte es auch laufen, tatsächlich. Ja gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2,5 Wochen ungefähr oder sehen uns vielleicht sogar auf der Gamescom und wir würden uns freuen, wenn ihr euch wieder einschaltet. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommentaries Podcast gehört. Finden unter www.uncommentaries.de. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Bis dann.